Mein Leben in Kambodscha. Geschrieben von Heiko Ehr, gelesen mit KI-Stimme zum besseren Verständnis. Vorwort. Als ich im Februar 2007 zum ersten Mal kambodschanischen Boden betrat, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können, dass dieser Ort einmal mehr sein würde als nur ein flüchtiges Reiseziel. Niemals hätte ich gedacht, dass dieses ferne Land in Südostasien zu meiner wahren Heimat werden würde, ein Ankerpunkt für meine Seele. Mein Name ist Heiko. Und was Sie nun in den Händen halten, ist die aufrichtige und ungeschminkte Geschichte meines Lebens in diesem faszinierenden Land. Eine Chronik, die von tiefen Höhen und schmerzhaften Tiefen erzählt. Von unerwarteten Wendungen des Schicksals. Von geschäftlichen Erfolgen, die ich mit Stolz feiern dürfte, und persönlichen Verlusten, die mein Herz schwer gemacht haben. Vor allem aber ist es eine zutiefst persönliche Erzählung meiner Liebe zu einem Land und seinen Menschen. Menschen, die so grundlegend anders und doch so wunderbar bereichernd sind im Vergleich zu meiner deutschen Heimat. Für wen ich dieses Buch geschrieben habe. Dieses Buch richtet sich an all jene, die mit dem Gedanken spielen, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und in der Ferne einen mutigen Neuanfang zu wagen. Vielleicht sitzen Sie gerade an Ihrem Schreibtisch. Die Gedanken schweifen in die Ferne. Sie blättern durch Reiseprospekte oder verlieren sich im endlosen Netz des Internets. Vielleicht stellen Sie sich die Frage, wie wäre es, nicht nur zu reisen, sondern wirklich in einem anderen Land zu leben? Zu atmen. Zu wachsen. Zu gedeihen. Ich möchte Ihnen keine unrealistischen Träumereien vorspiegeln. Keine rosaroten Illusionen von einem Leben unter Palmen ohne Schattenseiten. Stattdessen biete ich Ihnen einen ehrlichen, schonungslosen Einblick in die komplexe Realität eines Auswandererlebens. Mit all seinen Glanzlichtern und seinen ungemütlichen Ecken. Ein ehrlicher Reisebericht für Neugierige. Aber auch wenn Sie nicht planen, auszuwandern, sondern einfach nur neugierig sind, wie das Leben in einem Land wie Kambodscha wirklich aussieht, dann sind Sie hier genau richtig. Wenn man nicht nur Tourist ist für ein paar sorglose Wochen, sondern dort lebt, Wurzeln schlägt und Teil der Gesellschaft wird. Ich verspreche Ihnen keine romantisierte Hochglanzversion. Nicht so, wie man es aus kitschigen Filmen kennt. Oder aus verklärenden Reiseblogs. Auch nicht wie auf Social Media, wo alles perfekt scheint. Die Realität ist oft vielschichtiger, härter und steiniger. Aber sie birgt auch eine Erfüllung, die man sich in den eigenen vier Wänden nie hätte vorstellen können. Was sie erwartet. Dieses Buch ist kein klassischer Ratgeber. Es ist eine persönliche Erzählung. Ehrlich. Ungeschönt. Manchmal schmerzhaft. Oft berührend. Gelegentlich auch komisch. Es erzählt von der Suche nach Freiheit. Vom Ankommen in einer fremden Kultur. Vom Auf und Ab eines Lebens, das man nicht planen kann. Von Träumen, die wahr wurden. Und von Illusionen, die zerplatzten. Und es erzählt von einem Menschen, der irgendwann nicht mehr Gast in einem Land war, sondern ein Teil davon wurde. Kapitel 1 – Der Beginn eines Abenteuers. Ein Ruf aus der Ferne. Es war im Februar des Jahres 2007, als meine Füße zum allerersten Mal kambodschanischen Boden betraten. Ursprünglich war dieser Trip gar nicht als ein großer, lebensverändernder Abschnitt gedacht. Ich befand mich auf einer rein pragmatischen Reise von Thailand aus nach Kambodscha, um lediglich mein Visum zu verlängern. Thailand war mir zu dieser Zeit bereits vertraut. Ich hatte das Land schon mehrfach besucht und seine reiche, lebendige Kultur, das köstliche Essen und die warmherzigen Menschen tief in mein Herz geschlossen. Kambodscha hingegen war für mich völliges Neuland. Ein weißer Fleck auf meiner persönlichen Landkarte. Ich hatte zwar schon viel gehört über die traurige Geschichte und die Widerstandsfähigkeit des Landes, aber ich hatte es nie zuvor selbst erlebt. Mein erstes Ziel war Sihanoukville. Eine kleine, noch unberührte Küstenstadt malerisch gelegen am Golf von Thailand. Was als kurzer Abstecher gedacht war, um die bürokratischen Notwendigkeiten zu erledigen, entwickelte sich zu einem unerwarteten Wendepunkt in meinem Leben. Ich hätte niemals geahnt, dass dieser scheinbar unscheinbare Ort mein Leben so nachhaltig und unwiderruflich verändern würde. Vom ersten Moment an, als ich den Fuß auf kambodschanischen Boden setzte, spürte ich etwas. Eine besondere, fast magische Verbindung zu diesem Land. Es war ein Gefühl, das sich schwer in Worte fassen lässt. Als ob mich Kambodscha mit offenen Armen empfangen hätte. Als hätte es nur auf mich gewartet. Sihanoukville war damals noch weit entfernt von dem touristischen Hotspot, der es in den folgenden Jahren werden sollte. Die Stadt hatte etwas Ursprüngliches. Etwas Authentisches. Unverfälschtes. Und genau das zog mich in seinen Bann. Es gab keine riesigen Hotelketten. Keine überfüllten Strände. Keinen Massentourismus. Stattdessen fand ich einfache, aber charmante Unterkünfte. Gemütliche Restaurants mit lokaler Küche. Und eine entspannte, beinahe zeitlose Atmosphäre, die zum Verweilen einlud. Die Strände mit ihrem weißen Sand, das türkisfarbene Meer, die friedliche Stimmung und die Freundlichkeit der Menschen. All das ließ mich nicht mehr los. Ich fühlte mich vom ersten Augenblick an wohl. Willkommen. Als wäre ich nach Hause gekommen. Und dann war da noch dieses Gefühl. Freiheit. Und unbegrenzte Möglichkeiten. Anders als im stark regulierten Europa oder im touristisch erschlossenen Thailand schien hier alles möglich. Wenn man nur den Mut, den Willen und die Entschlossenheit hatte, es anzupacken. Es gab keine festgefahrenen Strukturen. Keine starren Regeln. Hier konnte man Träume verwirklichen. In dieser Euphorie, getrieben von Abenteuerlust und dem Wunsch nach einem Neuanfang, traf ich eine Entscheidung. Ich mietete ein Gästehaus. Es befand sich noch im Bau, die Fertigstellung war für Oktober geplant. Zurück in Italien, wo ich damals lebte und arbeitete, kündigte ich meinen Job. Das war keine leichte Entscheidung. Ich hatte 13 Jahre in der internationalen Hotellerie gearbeitet. Mir einen Namen gemacht. Ein gutes Gehalt. Ein sicheres Leben. Doch all das verlor an Bedeutung. Die Sehnsucht nach einem neuen Leben war stärker. Die 6-monatige Kündigungsfrist gab mir Zeit, meine Angelegenheiten zu regeln und mich auf diesen Schritt vorzubereiten. Es waren intensive Monate. Geprägt von Abschiedsschmerz, Vorfreude und Zweifeln. Im Oktober 2007, pünktlich zur Eröffnung des Gästehauses, landete ich mit 2 Koffern in Kambodscha. Ich war bereit für das Abenteuer. Mein Studium im Hotelmanagement und meine Erfahrung gaben mir das nötige Wissen und Selbstvertrauen. Aber ich wusste, in Kambodscha wartete eine ganz andere Art von Herausforderung. Ein Gästehaus in einem Entwicklungsland zu führen war etwas völlig anderes als ein Hotel in Europa. Die ersten Wochen in Sihanoukville waren ein intensiver Lernprozess. Ich musste mit sprachlichen Barrieren umgehen. Lokale Behörden verstehen. Personal einstellen. Und vieles improvisieren. Jeden Tag lernte ich etwas Neues. Was mir half, war meine Offenheit gegenüber der Kultur und meine Bereitschaft zu lernen. Ich zwang niemandem meine Vorstellungen auf, sondern suchte nach einem Weg, der für Gäste und Mitarbeitende gleichermaßen funktionierte. So begann mein Leben in Kambodscha. Ein mutiger Sprung ins kalte Wasser. Ohne Netz. Aber mit dem festen Willen zu schwimmen. Thank you. Kapitel 2 – Das erste Gästehaus, eine Oase in der Ferne. Geschrieben von Heiko, er gelesen mit KI-Stimme zum besseren Verständnis. Das erste Gästehaus, eine Oase in der Ferne, das Max Guesthouse. Im Oktober 2007 war es soweit, das Max Guesthouse öffnete seine Türen. Nach Monaten der Vorbereitung war es ein unbeschreibliches Gefühl, die ersten Gäste willkommen zu heißen. Ein Gefühl von Stolz und tiefer Zufriedenheit erfüllte mich. Die Lage war ideal, eine kleine, ruhige Seitenstraße, die zu einem der schönsten Strände von Sihanoukville führte. Nicht direkt im Zentrum, aber nah genug an allem Wichtigen und vor allem nah am Meer. Das Gästehaus war einfach, aber sauber und gemütlich. Es bot alles, was Reisende brauchten, bequeme Betten, Ventilatoren, eigene Badezimmer, eine kleine Rezeption, einen Gemeinschaftsbereich und eine Terrasse zum Entspannen und Reden. Meine Idee war es, ein Stück Deutschland in Kambodscha zu schaffen. Ein Ort, der nicht nur Unterkunft bot, sondern auch deutsches Frühstück und Küche. In einer Zeit, in der es in Sihanoukville kaum Hotels gab und fast alles auf Backpacker ausgerichtet war, war das eine Besonderheit. Es sprach besonders deutsche und österreichische Touristen an, die etwas Vertrautes suchten. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Bei Max gibt's kaltes Bier, gute Musik und große Portionen, das sprach sich herum. Besonders Langzeiturlauber, die der Kälte Europas entfliehen wollten, freuten sich über Gerichte wie Schweinebraten oder Kartoffelsalat. Es war ein Stück Heimat unter Palmen. Das Frühstück wurde schnell zu unserem Markenzeichen. Während andere nur Toast und Instantkaffee anboten, servierten wir Brötchen vom deutschen Bäcker, Wurst, Käse, Eier und selbstgemachte Marmelade. Die Gäste liebten es. Die Arbeit war intensiv. Ich war Gastgeber, Rezeptionist, Koch, Barkeeper, Touristenführer und Seelsorger in einem. Die Tage begannen früh mit Frühstücksvorbereitungen und endeten oft spät an der Bar mit Gesprächen und Geschichten aus aller Welt. Es war anstrengend, aber erfüllend. Eine große Herausforderung war das Personal. Die meisten hatten keine Erfahrung in der Gastronomie. Es gab keine Ausbildung, keine Standards. Ich musste alles beibringen, von Hygiene bis Serviceverhalten, sogar deutsche Rezepte. Es war oft mühsam, aber auch schön zu sehen, wie meine Mitarbeiter dazulernten und stolz auf ihre Fortschritte waren. Ein besonderer Moment war, als meine Köchin zum ersten Mal allein einen Schweinebraten mit Knödeln und Rotkohl hinbekam. Die Gäste waren begeistert. Sie strahlte vor Stolz und ich wusste, dass sich die Geduld gelohnt hatte. Neben der Arbeit im Gästehaus musste ich mich auch mit den Behörden auseinandersetzen. Das Visum, Geschäftslizenzen, lokale Regeln, vieles war undurchsichtig. Oft mit zusätzlichen Bearbeitungsgebühren, die nicht offiziell waren, aber zum Alltag gehörten. Trotz aller Herausforderungen war das erste Jahr im Max Guesthouse eine Zeit des Lernens und des Wachsens. Immer mehr Gäste kamen. Viele blieben länger oder kamen wieder. Ich wurde Teil der Gemeinschaft. Fühlte mich angekommen an einem Ort, der mich forderte und gleichzeitig erfüllte. Kapitel 3 – Die Träume und die Beachbar, eine Lektion am Meer. Getrieben von einer romantischen Vorstellung vom Leben am Meer, mietete ich eine kleine Bar direkt am Strand. In meiner Vorstellung sah mein Alltag so aus. Morgens den Sonnenaufgang beobachten, dazu eine Tasse Kaffee. Tagsüber entspannte Gäste mit Kokosnüssen und Cocktails bedienen. Abends bei Musik den Sonnenuntergang genießen. Die Realität sah anders aus. In den ersten 2 Wochen genoss ich tatsächlich jeden Sonnenaufgang. Die Farben. Das Rauschen der Wellen. Es war magisch. Aber schon bald merkte ich, dieses ruhige Strandleben passte nicht zu mir. Ich bin jemand, der aktiv ist. Der gestalten will. Der ständig neue Herausforderungen sucht. Der Tagesablauf am Strand wurde mir schnell zu monoton. Besonders die Abende waren schwierig. Wenn eine bunte Mischung aus Aussteigern, Backpackern und Partygängern auftauchte, fühlte ich mich fehl am Platz. Es war nicht meine Welt. Laute Musik. Viel Alkohol. Oberflächliche Gespräche. Ich spürte deutlich, Ich gehöre nicht hierher. Nach nur 4 Wochen traf ich eine Entscheidung. Ich vermietete die Bar an 2 junge Engländer. Damit konnte ich mich wieder auf das konzentrieren, was mir wirklich lag, mein Gästehaus. Diese Erfahrung lehrte mich viel. Nicht jeder Traum passt zu einem. Manchmal muss man sich eingestehen, dass die Realität nicht der Vorstellung entspricht. Wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein und das zu tun, was wirklich zu. Kapitel 4 – Das Savory Hotel – Mein Schritt in die nächste Liga. Nach fast 2 Jahren im Max Guesthouse war ich an einem Punkt, an dem ich spürte, ich will mehr. Nicht im Sinne von Reichtum oder Luxus, aber ich wollte professioneller arbeiten. Strukturierter. Vielleicht auch ein Stück erwachsener. Ich hatte gemerkt, wie sehr mir Organisation, Qualität und echtes Gastgebersein lagen. Ich wollte herausfinden, wie weit ich das in einem größeren Rahmen umsetzen konnte. Durch einen Bekannten hörte ich von einem leerstehenden Hotel in der Stadtmitte von Sihanoukville. 18 Zimmer. Ein kleiner Pool. Ein vernachlässigter Biergarten. Das Ganze wirkte auf den ersten Blick wenig einladend, aber ich sah sofort das Potenzial. Die Lage war unschlagbar. In Laufnähe zum Markt, zum Busbahnhof nur 10 Minuten zum Strand. Viele Reisende kamen hier an und suchten eine Unterkunft. Ich wusste, wenn ich aus diesem Ort wieder ein Zuhause mache, wird das funktionieren. Ich verhandelte mit der Eigentümerin und bekam den Zuschlag. Ein zunächst 1-jähriger Pachtvertrag mit Option auf Verlängerung. Ich wusste, das war riskant. Aber ich war entschlossen. Der Umbau. Die erste Zeit war eine Baustelle. Ich ließ das Dach abdichten. Streichen. Alle Zimmer reinigen. Neue Matratzen kaufen. Vorhänge nähen. Ich baute die Küche um, stellte neue Mitarbeiter ein und brachte Ordnung in das Chaos. In den ersten 3 Monaten schlief ich kaum. Tagsüber kümmerte ich mich um Handwerker, Gäste, Lieferanten, Einkauf. Nachts saß ich an der Rezeption oder kochte selbst. Ich lernte in dieser Zeit mehr über kambodschanische Bauweise, kaputte Rohre, Termitenbefall und Stromausfälle als in meinem ganzen Leben zuvor. Aber ich spürte, das ist meins. Ich baue hier gerade etwas auf, das meinen Stempel trägt. Der Betrieb läuft. Als das Hotel schließlich öffnete, kamen die Gäste schnell. Es sprach sich herum. Da gibt's einen Deutschen, der macht richtiges Frühstück. Da ist alles sauber. Der kümmert sich um alles. Ich bot nicht nur Zimmer, ich bot Orientierung. Ich half bei der Weiterreise. Gab Tipps. War Vermittler zwischen Kulturen. Manchmal setzte ich mich zu den Gästen in den Biergarten und erzählte Geschichten aus meinem früheren Leben in Europa. Oder ich hörte einfach nur zu, wenn jemand nach 2 Monaten Indienreise mal wieder in ganzen Sätzen Deutsch sprechen wollte. Einmal kam eine Familie aus Österreich mit 3 Kindern. Die Mutter war völlig erschöpft. Das Baby schrie. Das Gepäck war verloren gegangen. Ich brachte ihnen Wasser. Spielzeug aus meiner Kiste hinter der Rezeption. Ich organisierte Windeln bei einer Freundin und kochte abends etwas Mildes für die Kinder. 2 Jahre später kamen sie wieder extra wegen mir. Ein Ort mit Seele. Das Savory Hotel war mehr als ein Hotel. Es war ein Ort, an dem Menschen durchatmen konnten. Und es war mein ganz persönliches Projekt. Ich liebte die Mischung aus Struktur und Spontaneität. Aus Planung und Chaos. Ich war Hotelier, Handwerker, Seelsorger, Koch, Gärtner, Taxifahrer und Geschichtenerzähler. Alles in einer Person. Kapitel 5 – Charlie, der kleine König im Savory Hotel. Charlie kam zu mir, als ich mitten in den Renovierungen des Savory Hotels steckte. Ich hatte ihn auf einem kleinen Markt am Stadtrand entdeckt, angebunden an einen viel zu kurzen Strick, umgeben von Lärm, Hitze und Touristen mit Handykameras. Er war winzig. Vielleicht ein Jahr alt. Ein junger Makak mit hellbraunem Fell und wachen, klugen Augen. Er sah mich an. Nicht flehend. Nicht ängstlich. Sondern neugierig. Als würde er mich fragen, und? Willst du mich mitnehmen oder nicht? Ich wusste im selben Moment, dieser kleine Kerl gehört zu mir. Ein neues Leben. Charlie gewöhnte sich schnell an sein neues Zuhause, vielleicht sogar schneller als ich. Im Savory Hotel bekam er sein eigenes Eckchen auf der Terrasse. Eine Bambusplattform mit Seilen und alten Sofakissen. Aber natürlich hielt er sich nie lange dort auf. Viel lieber saß er auf der Rezeptionsdecke direkt neben dem Telefon und schaute den Gästen beim Einchecken zu. Er verstand sofort, wer freundlich war und wer nicht. Wenn jemand laut wurde, verzog er sich. Wenn jemand lachte, kam er näher. Am Anfang war ich noch vorsichtig. Ich kannte seine Laune nicht. Wusste nicht, wie er auf fremde Menschen reagieren würde. Aber Charlie war, ganz anders als erwartet, charmant, sozial und sensibel. Er wusste genau, wann er besser verschwand und wann er die Bühne betrat. Ein Star zum Anfassen. Die Gäste liebten ihn. Vor allem Kinder und ältere Reisende, die selbst Enkel zu Hause hatten, saßen oft lange auf der Terrasse und warfen ihm Erdnüsse oder Obststücke zu. Charlie konnte mit einem Strohhalm trinken, mit einer Sonnenbrille spielen und mit dem Schwanz auf die Tischplatte klopfen, wenn er ungeduldig wurde. Er liebte Bananen, aber nur reife. Nie grüne. Und er hasste es, wenn man ihn wie ein Baby behandelte. Einmal legte er sich mitten am Tag in das frisch gemachte Bett von Zimmer 3. Er streckte alle Viere von sich und schlief einfach ein. Als die französische Touristin das Zimmer betrat, schrie sie erst, dann musste sie lachen. Sie machte ein Foto, schickte es an ihre Familie und ließ Charlie bis zum Abend dort liegen. Er sieht müder aus als ich, sagte sie und brachte ihm später ein Stück Mango mit. Charlie auf Tour. Seine größte Leidenschaft war das Motorradfahren. Sobald ich meinen kleinen Roller startete, sprang er auf den Sitz, klammerte sich an meinen Rücken und quietschte vor Vorfreude. Ich bekam sogar einen kleinen Helm für ihn, nicht weil er ihn mochte, sondern weil die Gäste es urkomisch fanden. Wir fuhren morgens zusammen auf den Markt. Während ich mit den Händlern verhandelte, saß Charlie mit einer Banane auf dem Gepäckträger und beobachtete das Treiben. Manchmal stahl er kleinen Kindern das Obst aus der Hand, aber immer so geschickt, dass sie selbst lachen mussten. Er war der heimliche Bürgermeister von Sihanoukville. Nicht immer einfach. Charlie war ein echtes Familienmitglied, aber nicht immer ein einfacher Mitbewohner. Er hatte seine Tage. Wenn er eifersüchtig wurde, riss er Servietten in Stücke oder Stahlfeuerzeuge. Manchmal biss er in Schuhe oder versteckte Hausschlüssel. Einmal kletterte er auf das Dach und war 2 Tage verschwunden. Ich suchte ihn überall und fand ihn schließlich schlafend im Lagerraum. Eingekuschelt zwischen Handtüchern und einer Packung Kekse, die er halb aufgefressen hatte. Er wusste genau, dass ich wütend war und setzte sein unschuldigstes Gesicht auf. Ich konnte ihm nie lange böse sein. Mehr als ein Tier. Charlie war mehr als ein Affe. Er war Seelentröster, Eisbrecher, Alleinunterhalter. Wenn Gäste Streit hatten, setzte er sich einfach dazwischen. Wenn ich müde war, legte er sich still neben mich. Wenn ich frustriert war, brachte er mich mit seiner Klovnerie wieder zum Lachen. Er war Teil meines Alltags und Teil meiner Identität als Gastgeber. Jeder, der das Savory Hotel besuchte, erinnerte sich an ihn. Es gab kaum ein Gästebuch, in dem nicht mindestens ein Eintrag mit »Grüße an Charlie« stand. Manche Gäste schickten Monate später Postkarten nicht an mich, sondern an ihn. Ein stiller Lehrer. Manchmal dachte ich, vielleicht hat er mich mehr gelehrt als ich ihn. Geduld. Spontaneität. Neugier. Und vor allem, dass man Menschen oft nicht mit Worten erreicht, sondern mit Haltung. Wenn ich ihn anschaute, sah ich nicht einfach ein Tier. Ich sah einen kleinen Geist, der auf seine Art verstand, was Leben bedeutet. Beobachten. Neugierig bleiben. Verbunden sein. Kapitel 6, ein Scherbenhaufen, die Kündigung und der bittere Abschied vom Savory. Die besten Geschichten beginnen oft mit einem Knall, diese hier endete mit einem. Es war ein brütend heißer Tag im März. Ich saß gerade mit einem Stammgast aus Hamburg im schattigen Innenhof. Wir tranken Kaffee. Charlie döste auf dem kleinen Mauervorsprung. Da überreichte ein Bote einen offiziellen Brief. Gelbes Papier. Roter Stempel. Ich wusste schon beim ersten Blick, das ist nichts Gutes. Der Pachtvertrag würde nicht verlängert. Keine Gründe. Kein Gespräch. Kein Danke. Einfach nur, in 30 Tagen war Schluss. Ein harter Schlag. Ich kann mich noch genau an mein Gefühl erinnern. Nicht Wut. Nicht Panik. Nur eine dumpfe, körperlich spürbare Leere. Ich hatte dieses Hotel mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Alles war durchdacht, mit Liebe eingerichtet, mit Erinnerungen gefüllt. Und plötzlich wurde mir das Fundament unter den Füßen weggezogen. Die Besitzerin hatte gesehen, wie gut das Savory lief. Jeden Monat stiegen die Buchungen. Die Bewertungen waren hervorragend. Das Restaurant füllte sich. Und sie wollte das offenbar selbst übernehmen. Oder teurer neu verpachten. Oder irgendetwas anderes, egal. Ich war raus. Und das ohne jedes Recht auf Einspruch. Kein Mieterschutz. Keine deutsche Bürokratie. Nur das Gesetz der Stärkeren oder der Gierigen. Die letzten 30 Tage. Ich war nie jemand, der laut schimpft oder Türen knallt. Aber innerlich war ich wütend. Enttäuscht. Und traurig. Ich ging jeden Raum ab. Berührte die Möbel. Schaute in die Gesichter meiner Angestellten, die nicht wussten, ob sie weiter bei mir arbeiten konnten. Charlie spürte, dass etwas nicht stimmte. Er war in diesen Tagen besonders still. Lag oft auf meinem Schreibtisch und sah mir einfach zu, wie ich packte. Ich kündigte den Gästen höflich, organisierte Rückerstattungen, sprach mit anderen Hotels, vermittelte Stammkunden weiter. Und ich versuchte, Haltung zu bewahren wie ein Kapitän, der sein Schiff verlässt, aber nicht untergeht. Ein Abschied mit Tränen. Am letzten Abend veranstaltete ich ein kleines Abschiedsfest im Hof. Ich kochte selbst Gulasch mit Klößen, ein Kartoffelsalat wie von meiner Mutter, Bier vom Fass. Viele Gäste kamen. Ehemalige Mitarbeiter. Bekannte. Sogar einige Nachbarn, die ich gar nicht so gut kannte. Wir lachten. Wir tranken. Und irgendwann sangen wir. Charlie saß wie ein kleiner König auf dem Tresen. Mit einem roten Seidenschal um den Hals, den ihm eine Stammkundin aus Thailand geschenkt hatte. Ich hielt eine kleine Rede. Keine große Show. Nur ein paar Sätze. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ich das hier erleben dürfte. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber es geht weiter. Und ich werde wieder etwas aufbauen. Was bleibt? In der Nacht danach ging ich allein durchs leere Hotel. Ohne Gäste. Ohne Licht. Ohne Geräusche. Ich hörte nur das Summen der Ventilatoren und irgendwo draußen das Knattern eines alten Mopeds. Ich nahm ein Stück Kreide und schrieb an die Wand im Personalraum. Hier hat einmal jemand geglaubt, dass man mit Herz ein Zuhause schaffen kann. Und er hatte recht. Dann schloss ich die Tür. Für immer. Kapitel 7, Max und Moritz, der Neustart mit Krokodilen. Nach dem bitteren Abschied vom Savory Hotel war ich leer. Ich hatte alles verloren, Zimmer, Küche, Gäste und auch ein Stück von mir selbst. Aber wie so oft in meinem Leben kam es ganz anders als geplant. Ich fuhr mit Charlie im Gepäck durch Sihanoukville auf der Suche nach einem neuen Ort, einer neuen Idee. Die Stadt veränderte sich, mehr Baustellen, mehr Chinesen, mehr Unruhe. Ich wollte raus. Mehr Natur. Mehr Ruhe. Weniger Stress. Irgendwo, wo ich wieder etwas Eigenes aufbauen konnte. Und dann fand ich es, ein altes Grundstück etwas außerhalb. Zwei einfache Bungalows, ein großer Garten, ein kleiner Flusslauf dahinter. Nichts Besonderes, aber ich sah sofort, hier kann etwas wachsen. Zwei neue Namen. Ich nannte die beiden Häuser Max und Moritz, wie die Lausbuben aus Wilhelm Buschs Bildergeschichte. Eine kleine Hommage an meine Kindheit. Und vielleicht auch ein bisschen an mich selbst. Denn ganz ehrlich, ich war nie ein braver Junge. Immer unterwegs. Immer Ideen im Kopf. Immer ein bisschen gegen den Strom. Max und Moritz waren einfach aber charmant. Holzböden, Ventilatoren, Moskitonetze. Ich baute sie nach und nach aus, richtete eine Außenküche ein, bepflanzte den Garten mit Kräutern, ließ einen kleinen Teich anlegen. Und dann kamen sie, die Krokodile. Ein echter Hingucker. Ein Bekannter aus dem Dorf brachte sie mit, zwei kleine, aber echte Krokodile etwa einen Meter lang. Die kannst du in den Teich setzen, meinte er. Die fressen Insekten. Und du bekommst mehr Gäste. Ich hielt das zuerst für einen Scherz, aber dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Ich ließ den Teich sichern, baute einen niedrigen Zaun drumherum und setzte die beiden ein. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Manche waren fasziniert. Andere erschrocken. Und wieder andere glaubten nicht, dass die Tiere echt waren. Ein Biss, der Schlagzeilen machte. Einer dieser Zweifler war ein österreichischer Gast, der mit seiner Frau angereist war. Er stand am zweiten Tag seines Aufenthalts vor dem Teich, die Arme verschränkt, die Sonnenbrille auf der Stirn. Die sind doch nicht echt, sagte er. Die sind aus Stein. So eine Touristenattraktion. Ich lächelte und sagte nur, geh besser nicht zu nah ran. Aber er ging trotzdem. Er hockte sich vor den Zaun, streckte die Hand über das Wasser, schnippte mit den Fingern. Und da passierte es, ein Schnappen. Ein Aufschrei. Ein blutiger Finger. Kein schwerer Biss, aber genug, um ihn für den Rest des Urlaubs an Pflaster und Salzwasser zu erinnern. Seine Frau schimpfte, ich brachte Desinfektionsmittel, Charlie saß auf dem Dach und beobachtete die Szene wie ein Richter mit Urteilsblick. Der Österreicher sagte später lachend, na gut, jetzt glaub ich es. Die sind echt. Ein Ort zum Durchatmen. Trotz oder vielleicht wegen der Krokodile wurde Max und Moritz ein kleiner Erfolg. Kein Hotel, kein Gasthaus, eher eine Mischung aus Gästehaus, Rückzugsort und Kuriosität. Viele kamen wegen der Tiere. Andere, weil sie mich kannten. Und manche, weil sie einfach Ruhe suchten. Ich kümmerte mich um alles. Kochen, Waschen, Reparaturen, Gespräche mit den Gästen. Ich saß abends auf der Veranda, trank Tee, Charlie neben mir. Die Frösche quakten im Teich. Die Krokodile lagen reglos im Mondlicht. Es war friedlich auf meine eigene, schräge Artikel. Max und Moritz lief gut. Ich hatte mein kleines Team, zwei Zimmer, eine charmante offene Küche, zwei echte Krokodile im Teich, Charlie als tierischen Rezeptionisten und jeden Monat neue, neugierige Gäste. Einige kamen nur wegen der Krokodile. Andere blieben wegen der Ruhe. Ich hatte wieder das Gefühl, Gastgeber zu sein, so, wie ich es liebte. Aber wie so oft in Kambodscha war das Glück nicht von Dauer. Eines Tages kam ein junger Mann mit seiner kambodschanischen Freundin vorbei. Er war aus England, hatte in Phnom Penh ein kleines Café betrieben und war auf der Suche nach einem Neuanfang. Wir kamen ins Gespräch. Erst über Mangos. dann über Gästehäuser, dann über Max und Moritz. Und nach 3 Tagen sagte er, ich nehme es. So wie es ist. Mit allem. Ich wusste, dass ich nicht ewig bleiben würde. Das Grundstück gehörte mir nicht, ich hatte nur gemietet. Und irgendwie war es ein gutes Gefühl, loszulassen, bevor wieder jemand anders über mich bestimmte. Also verkaufte ich ihm das Geschäft. Den Namen. Den Kundenstamm. Die Buchungen. Das Inventar. Charlie blieb dort. Die Krokodile auch. Ich verabschiedete mich mit einem Kloß im Hals, aber mit dem Gefühl, dass es richtig war. Ich hinterließ ein funktionierendes kleines Paradies. Kapitel 8 – Der Neuanfang in Kampot. Nachdem ich das Geschäft Max und Moritz abgegeben hatte, war mir klar, ich wollte nicht noch einmal mieten, nicht noch einmal von anderen abhängig sein. Ich wollte etwas Eigenes. Durch einen Freund hörte ich von einem Grundstück bei Kampot, nicht irgendeinem Grundstück, sondern einem sehr großen Stück Land. Etwas außerhalb, mit viel Grün und Abstand zu den Nachbarn. Genau das, was ich suchte. Ich fuhr hin, sah es mir an und wusste sofort, das wird mein Platz. Kein Lärm. Kein Trubel. Keine Touristen in Sicht. Nur Reisfelder, Palmen, Sonne und ein weiter Blick bis zu den Bergen. Es war kein strategischer Standort für ein Geschäft. Aber es war genau das, was ich für mich selbst wollte. Ich kaufte das Grundstück, kein Pachtvertrag mehr, keine Zwischenlösungen. Diesmal gehörte es mir wirklich. Bauphase aus der Ferne. Da ich zu der Zeit in Sihanoukville lebte, konnte ich nicht jeden Tag auf der Baustelle sein. Aber ich organisierte alles sorgfältig. Materialien, Arbeiter, Bauleiter. Ich telefonierte regelmäßig, ließ mir Fotos und Videos schicken, plante jede Phase so gut es ging aus der Entfernung. Es war nicht einfach, einem kambodschanischen Bautrupp Anweisungen zu geben, während man selbst nicht da ist. Aber ich war entschlossen. Und ich wusste, ich konnte vertrauen. Die Menschen, mit denen ich arbeitete, waren zuverlässig. Nicht perfekt, aber ehrlich. Während ich in Sihanoukville lebte, fuhr ich regelmäßig nach Kampot, um den Baufortschritt zu kontrollieren. Es war jedes Mal ein besonderer Moment, wenn wieder etwas Neues fertig war, die Bodenplatte gegossen, die ersten Mauern standen, der Dachstuhl aufgerichtet. Jedes Mal sah ich, das hier wird mein Zuhause. Ankommen auf eigenem Boden. Als das Haus schließlich fertiggestellt war, kehrte ich dauerhaft nach Kampot zurück. Ich stand auf meinem eigenen, weitläufigen Grundstück und spürte sofort, das ist der Anfang von etwas Größerem. Ich hatte das Land nicht zufällig gewählt. Die Größe war bewusst mit dem Gedanken, später vielleicht noch mehr zu bauen, ein Gästehaus, ein kleiner Pavillon, ein Studio. Ich ließ mir alle Möglichkeiten offen. Das Haus selbst war nicht einfach, sondern luxuriös, mit allem Komfort, den ich mir leisten konnte. Große Fensterfronten mit Blick ins Grüne, eine moderne Küche, klimatisierte Räume, ein Badezimmer mit heißem Wasser, das in Kambodscha keineswegs selbstverständlich war. Ich hatte mir diesen Komfort verdient nach all den Jahren im Hotelgeschäft, nach all dem Wechsel und der Unruhe. Die Terrasse war mein Lieblingsplatz. Ich hatte sie überdacht bauen lassen mit einer bequemen Sitzgruppe und einem Ventilator an der Decke. Von hier aus konnte ich morgens bei einem Espresso den Sonnenaufgang beobachten und abends den Geräuschen der Natur lauschen. Kampot, ein Ort der Möglichkeiten. Das Leben in Kampot hatte einen anderen Takt als in Sihanoukville oder Phnom Penh. Es war ruhiger, aber nicht langweilig. Ich machte erste Bekanntschaften mit den Nachbarn, einfache Bauern, Fischer, Händler. Freundlich, diskret, neugierig. Ich ließ mir Zeit, die Umgebung kennenzulernen. Ich fuhr mit dem Roller in die Stadt, kaufte Möbel, besuchte Märkte, probierte neue Restaurants aus. Es war ein angenehmes Gefühl, in eine neue Rolle zu wachsen, nicht als Gastwirt, nicht als Tourist, sondern als Teil dieser Landschaft. Während das Haus weiter eingerichtet wurde mit hochwertigen Materialien, sorgfältig ausgesuchten Möbeln und kleinen Details, die mir wichtig waren, dachte ich schon an die nächsten Schritte. Vielleicht ein zweites Gebäude. Vielleicht ein Pool. Ich ließ mir alle Optionen offen. Es war mein Projekt. Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, jetzt bestimme ich selbst den Rahmen. Digitale Herausforderungen. Erst nach dem Umzug wurde mir bewusst, welche neuen Herausforderungen in dieser ländlichen Umgebung auf mich warteten. Kampot war nicht nur ruhiger, sondern auch abgeschiedener, ursprünglicher. Ein Ort, an dem die Zeit langsamer verlief. Die erste Herausforderung war das Internet. Keine der etablierten Firmen wollte eine Leitung zu unserem Haus legen. Das lag 3 Kilometer außerhalb der Stadt als einziges Haus in der Gegend, umgeben von Reisfeldern, Mangobäumen und friedlich grasenden Kühen. Für uns bedeutete das völlige digitale Isolation. In einem Zeitalter, in dem Kommunikation und Arbeit ohne Internet kaum möglich sind, war das ein echtes Problem. Ich erinnere mich an lange Gespräche mit verschiedenen Anbietern. Alle hatten dieselbe Ausrede: zu weit, zu teuer, kein Interesse. Zum Glück gab es eine neue Internetfirma, die gerade in den Markt einsteigen wollte. Es gelang mir, den Verkäufer davon zu überzeugen, dass in Kürze viele weitere Häuser in der Gegend entstehen würden. Und dass es für ihn von Vorteil wäre, als Erster vor Ort zu sein. Ich versprach ihm, potenzielle Kunden in der Nachbarschaft zu werben, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt außer uns noch keine Nachbarn gab. Der Haken an der Sache: ich musste $300 pro Monat für das Internet bezahlen. Ein kleines Vermögen in Kambodscha, aber für meine Verbindung zur Außenwelt unverzichtbar. Ich sah es als Investition in unsere Zukunft. Leben mit den Elementen. Das Leben auf dem Land hielt noch weitere Überraschungen bereit. In der Regenzeit verwandelten sich die Zufahrtswege in Schlammstraßen, auf denen man mit dem Auto stecken bleiben konnte. Ich erinnere mich an eine Nacht, in der wir von einem Restaurant zurückkamen und der Wagen mitten in einer riesigen Pfütze festsaß. Um uns herum nur Dunkelheit und das Quaken der Frösche. In der Trockenzeit hingegen legte sich eine feine Staubschicht über alles. Man konnte kaum lüften, ohne dass der Wind rote Erde ins Haus wehte. Trotzdem, wir gewöhnten uns an diese Extreme. Und irgendwann waren sie einfach Teil unseres Alltags. Freiheit, die man fühlen kann. Doch all diese Unannehmlichkeiten wurden bei weitem aufgewogen. Durch die unvergleichliche Schönheit des Ortes. Die tiefe Ruhe, die uns umgab. Und das Gefühl von Freiheit, das man nur an einem solchen Ort erleben kann. Jeden Morgen aufzuwachen und den Sonnenaufgang über den endlos scheinenden Reisfeldern zu sehen, war ein Privileg. Ein Privileg, für das es sich lohnte, auf einige moderne Annehmlichkeiten zu verzichten. Die Nächte waren still. Nur begleitet vom Zirpen der Grillen und dem fernen Bellen eines Hundes. Und wenn es regnete, war es, als würde die Welt für einen Moment den Atem anhalten. Kapitel 9 – Bauen, Verkaufen, wieder von vorn mein Einstieg ins Immobiliengeschäft. Nachdem wir das Gusthaus in Sihanoukville verkauft und in unser neues Zuhause in Kampot gezogen waren, hätte ich nie gedacht, dass mir schon bald eine neue Geschäftsidee zufallen würde. Alles begann ganz harmlos. Ein Freund aus Europa besuchte uns im Januar 2013. Er war begeistert von der Umgebung, dem weiten Blick über die Reisfelder und natürlich von dem Haus, das ich mit viel Mühe und Liebe zum Detail hatte bauen lassen. Heiko, sagte er beim Frühstück unter freiem Himmel, wenn du mir so ein Haus bauen könntest, würde ich sofort hierher ziehen. Zuerst hielt ich das für eine spontane Idee. Doch am Abend sprachen wir noch einmal darüber und aus der Idee wurde ein Plan. Ich besaß noch ein großes Stück Land, das ich kurz nach unserem Umzug gekauft hatte, mit dem Hintergedanken, vielleicht irgendwann dort etwas Größeres zu realisieren. Dieses Gespräch brachte alles ins Rollen. Warum sollte ich nicht genau das tun? Land kaufen, schöne Häuser bauen und sie an Menschen verkaufen, die ebenfalls ihren Traum vom Leben in Kambodscha verwirklichen wollten? Der Anfang war einfach und doch voller Risiko. Mein erstes Projekt startete mit vielen Unsicherheiten. Zwar hatte ich Erfahrung aus dem Bau unseres eigenen Hauses, aber ein Haus für jemanden zu bauen, der genaue Vorstellungen, hohe Erwartungen und ein anderes kulturelles Verständnis von Qualität hatte, war eine neue Herausforderung. Ich lernte schnell, dass in Kambodscha vieles anders läuft. Es gab keine klaren Baunormen, keine verlässlichen Qualitätsstandards, kaum funktionierende Kontrollen. Alles, was ich bauen ließ, musste ich selbst täglich auf der Baustelle prüfen, korrigieren, nachjustieren. Das bedeutete, früh aufstehen, mit den Arbeitern verhandeln, oft auch schlichten, Materialien austauschen und mit scharfem Blick jede einzelne Wand abnehmen. Und doch machte es mir unglaublichen Spaß. Ich spürte, dass ich hier etwas aufbaute im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Haus nach dem anderen wie im Rausch. Das Haus meines Freundes wurde ein voller Erfolg. Noch bevor es ganz fertig war, kamen Nachbarn, Bekannte, andere Auswanderer, die sich interessierten. Sie stellten Fragen, wollten Preise wissen, baten um Besichtigungstermine. Und plötzlich war ich mitten im Geschäft. Ich verkaufte das zweite Grundstück, baute das nächste Haus. Dann wieder eines. Wieder und wieder. Am Ende baute ich in wenigen Jahren insgesamt 11 Häuser, jedes ein bisschen besser als das vorige. Ich lernte aus jedem Bauprojekt, verbesserte die Grundrisse, experimentierte mit lokalen und importierten Materialien, passte mich den Wünschen der Käufer an. Ich entwickelte ein Gespür für das, was europäische Auswanderer suchten. Einen Hauch von Luxus, aber eingebettet in die Natur, mit viel Ruhe, großem Grundstück und solider Bauweise. Meine Kundschaft eine Mischung aus Träumern und Realisten. Viele meiner Kunden kamen aus Europa, oft Deutsche, Schweizer, Franzosen. Einige wollten einen Altersruhesitz. Andere einfach nur raus aus dem Hamsterrad des Westens. Sie suchten ein Leben in der Sonne, ein einfacheres Dasein mit weniger Bürokratie, weniger Lärm, weniger Stress. Ich war für sie nicht nur der Bauherr. Ich war Ratgeber, Dolmetscher, Verhandlungsführer mit den Behörden, Vermittler beim Stromanschluss, Helfer beim Import ihrer Möbel, manchmal sogar Seelsorger. Ich lebte in einer Welt, in der alles gleichzeitig war. Investor, Architekt, Bauleiter, Seelsorger und Auswanderer in Personalunion. Herausforderungen rechtlich, praktisch, menschlich. Natürlich war nicht alles einfach. In Kambodscha dürfen Ausländer offiziell kein Land besitzen. Ich musste auf kambodschanische Partner zurückgreifen, denen ich vertraute, was bei Summen im sechsstelligen Bereich keine kleine Sache war. Jeder Vertrag, jede Unterschrift bedeutete ein Risiko. Zudem war der Markt nicht reguliert. Es gab keine Baugenehmigungen im europäischen Sinn, keine verlässliche Rechtsprechung. Alles basierte auf Beziehungen, Kontakten und Vertrauen. Wenn man kein starkes lokales Netzwerk hatte, konnte man schnell ins Leere laufen. Und trotzdem, es funktionierte. Ein erfolgreiches Kapitel meines Lebens. Am Ende hatte ich nicht nur 11 Häuser verkauft, sondern auch viele Freundschaften geschlossen. Ich hatte einen neuen Geschäftszweig aufgebaut, fast aus dem Nichts. Ich hatte mich in eine Rolle hineinentwickelt, die mir lag. Kreativ, praktisch, flexibel. Und ich hatte etwas geschaffen, auf das ich bis heute stolz bin. Kleine Oasen für Menschen, die ihr Leben neu beginnen wollten, genau wie ich damals. Kapitel 10: Die Geburt meiner Tochter Laura. Vater sein in Kambodscha. Am 8. September 2013 veränderte sich mein Leben für immer. In einem kleinen Krankenhaus in Kampota kam meine Tochter Laura zur Welt. Ein Ereignis, das alle bisherigen Erfahrungen, Erfolge und Rückschläge in den Schatten stellte. Nichts, wirklich nichts, hatte mich auf diesen Moment vorbereitet. Ich erinnere mich noch genau an den Morgen. Die Sonne stand schon hoch, als wir ins Krankenhaus fuhren, aber ich nahm kaum etwas um mich herum wahr. Die Straßen, die Reisfelder, das Hupen der Mopeds, alles war wie durch einen Schleier. Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich war aufgeregt, nervös, voller Hoffnung und Angst zugleich. Und dann, plötzlich, dieses winzige Wesen in meinen Armen. Warm. Weich. Vollkommen hilflos und doch mit einer Präsenz, die alles um mich herum still werden ließ. Ein Moment, der alles veränderte. Ich hielt Laura zum ersten Mal im Arm und wusste, das hier ist das Wichtigste in meinem Leben. Von jetzt an bin ich Vater. Es war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. In dem Moment, als sie mich mit diesen dunklen, neugierigen Augen ansah, hatte ich keine Zweifel mehr. Ich würde alles für dieses Kind tun. Das Gefühl, ein kleines Leben in der Hand zu halten, für das man ab sofort verantwortlich ist, es ist unbeschreiblich. Man kann sich noch so viele Ratgeber durchlesen oder sich noch so viele kluge Gedanken machen. Wenn es soweit ist, ist alles anders. Und alles echter. Ein neues Leben in einem neuen Land. Eine Familie in einem fremden Land zu gründen, bringt besondere Freuden, aber auch besondere Herausforderungen. Zwar gab es in Campo ein Krankenhaus, aber die medizinische Versorgung war natürlich nicht vergleichbar mit europäischen Standards. Ich hatte die Ärzte vorher getroffen, Fragen gestellt, mich informiert, aber letztlich war es auch ein Sprung ins kalte Wasser. Trotzdem war alles gut verlaufen. Laura war gesund. Die Mutter wohlauf. Und ich überwältigt. Ich konnte in dieser Nacht kaum schlafen. Zu viele Gedanken. Zu viele Gefühle. Ich stand immer wieder auf, ging an ihr Bettchen und sah ihr beim Schlafen zu. Alles erschien mir auf einmal zerbrechlich und gleichzeitig so unglaublich stark. Behörden, Botschaften, Bürokratie. Nach der ersten Euphorie kam der Papierkram. Die Geburt musste registriert werden. Ein deutscher Pass beantragt. Die Staatsbürgerschaft geklärt werden. Das bedeutete, viele Formulare, lange Wartezeiten, Fahrten zur deutschen Botschaft in Phnom Penh, Gespräche mit Kambodschanern und Deutschen, oft auch Missverständnisse. Es war mühsam. Manchmal nervenaufreibend. Aber es lohnte sich. Ich wollte, dass meine Tochter beide Welten in sich tragen konnte. Die europäische und die kambodschanische. Dass sie überall willkommen war mit einem Pass, der ihr Türen öffnete, und mit einer Kindheit, die ihr Wurzeln gab. Ein neues Gefühl von Verantwortung. Mit der Geburt von Laura änderte sich alles. Mein früheres Leben als Gastgeber, Bauunternehmer, Macher, das trat in den Hintergrund. Plötzlich ging es nicht mehr nur um Projekte, Pläne oder Einnahmen. Es ging um Sicherheit. Um Nähe. Um Stabilität. Ich wollte nicht mehr dauernd auf Baustellen herumrennen oder mit Kunden über Quadratmeterpreise diskutieren. Ich wollte da sein. Ein guter Vater sein. Ich reduzierte mein Tempo. Strukturierte mein Leben neu. Ich lernte, dass Erfolg sich nicht nur in Geld oder Lob messen lässt, sondern auch in der Fähigkeit, für ein Kind da zu sein. Mit Zeit. Liebe. Und Geduld. Ein Kind zwischen zwei Welten. Laura wuchs in einem kulturellen Schmelztiegel auf. In unserer Nachbarschaft lebten Kambodschaner, Franzosen, Deutsche, Schweizer. Sie hörte verschiedene Sprachen. Sah unterschiedliche Gewohnheiten. Bewegte sich mühelos zwischen Khmer, Deutsch und Englisch. Es war faszinierend, ihr dabei zuzusehen. Sie war neugierig, klug, fröhlich und manchmal auch sehr bestimmt. Schon mit 3 Jahren bestand sie darauf, beim Einkauf auf dem Markt selbst zu verhandeln, natürlich auf Khmer. Und sie tat es mit einem Selbstbewusstsein, das alle zum Lächeln brachte. Vatersein als neues Kapitel. Ich war plötzlich nicht mehr nur Bauherr oder Gastgeber, ich war Papa. Und das war mehr als jede Rolle zuvor. Ich lernte, Windeln zu wechseln. Brei zu kochen. Schnuller nachts im Halbschlaf zu finden. Ich lernte, mich über kleine Dinge zu freuen. Über das erste Lächeln. Die ersten Schritte. Die ersten Worte. Mit Laura begann eine neue Zeit in meinem Leben. Eine ruhigere. Tiefere. Vielleicht auch sinnvollere. Ich war angekommen. Nicht nur in Kambodscha, sondern in meinem eigenen Leben. Kapitel 11, das Resort zwischen Palmen und Plänen. Nach 11 Hausbauprojekten, zahllosen Baustellenbesuchen und endlosen Besichtigungen mit Interessenten, verspürte ich eine wachsende Müdigkeit. Nicht körperlich, daran war ich gewöhnt, sondern innerlich. Die Begeisterung, mit der ich einst Ziegelsteine sortierte, Wände vermaß oder neue Grundstücke besichtigte, wich langsam einer gewissen Routine. Ich hatte viel erreicht. Aber mir fehlte etwas Entscheidendes. Der direkte Kontakt zu Menschen. Ich erinnerte mich an die Zeit in Sihanoukville. An das Lachen der Gäste, die Gespräche beim Frühstück, das Klirren der Gläser am Abend. Gastgeber zu sein war für mich nie einfach nur ein Job. Es war eine Lebensart. Ein ständiges Geben, Zuhören, Vermitteln. Ich spürte, dass ich genau das wieder wollte. Einen Ort schaffen, an dem Menschen sich wohlfühlen, ankommen, bleiben wollen. Die Idee, ein kleines Resort zu eröffnen, reifte langsam. Kein großes Hotel, kein Massentourismus, sondern eine Oase der Ruhe. Ich stellte mir 7 großzügige Bungalows vor. Eingebettet in einen tropischen Garten mit Palmen, Frangipani-Bäumen und Schmetterlingen. In der Mitte ein eleganter Swimmingpool, glitzernd im Sonnenlicht. Mit Liegen und Schattenplätzen. Ein kleines Restaurant mit offener Küche, wo ich meine Gäste mit deutscher Hausmannskost und kambodschanischen Spezialitäten verwöhnen konnte. Ich kaufte ein weiteres Grundstück, diesmal mit besonders viel Sorgfalt. Die Lage sollte ideal sein. Nicht zu weit vom Zentrum Kampots entfernt, aber abgeschieden genug, um völlige Ruhe zu bieten. Der Blick auf die umliegenden Hügel, das Vogelgezwitscher am Morgen, das Zirpen der Grillen in der Nacht. Ich wollte, dass all das Teil des Erlebnisses wird. Der Bau zog sich über mehrere Monate. Ich arbeitete wieder täglich mit, organisierte, kontrollierte, dekorierte. Ich ließ mich von Boutique Resorts in Thailand inspirieren. Aber blieb immer bei meinem Stil. Schlicht, hochwertig, mit viel Holz, warmen Farben, natürlichen Materialien. Die Eröffnung war ein stiller, aber emotionaler Moment. Keine große Zeremonie. Nur ich, ein paar Freunde und die ersten Gäste. Einige waren alte Bekannte aus Sihanoukville. Andere hatten über Mundpropaganda von meinem neuen Ort gehört. Sie kamen, blieben und kamen wieder. Es war eine wunderbare Zeit. Ich begann wieder zu kochen jeden Tag. Frische Brötchen am Morgen, Bratkartoffeln, Rindergulasch, Apfelstrudel. Meine Gäste schätzten es, mitten in Asien ein Stück europäische Gemütlichkeit zu finden. Und ich genoss es, ihre Geschichten zu hören. Von Weltreisen, Auswanderungsplänen, gescheiterten Ehen oder großen Träumen. Der Pool wurde zum Zentrum des Resorts. Nicht nur zum Schwimmen. Auch zum Reden, Lachen, Schweigen. Ich lernte so viele interessante Menschen kennen. Ein Schriftsteller aus Kanada, der bei mir sein nächstes Buch begann. Ein Paar aus Dänemark, das sich in Kampo verliebte und blieb. Ein pensionierter Lehrer aus Bayern, der bei einem Bier am Abend von seinen Erlebnissen in Afrika erzählte. Ich fühlte mich angekommen. Das Resort lief gut. Die Rückmeldungen waren überwältigend positiv. Die Bungalows waren fast immer ausgebucht. Viele Gäste blieben länger als geplant. Einige kamen jedes Jahr wieder. Manche sogar zweimal im Jahr. Es entstand eine Art kleine Gemeinschaft. Aus Wiederkehrern, neuen Bekannten und Freunden. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich dachte: Vielleicht habe ich es jetzt gefunden. Dieses Gleichgewicht zwischen Arbeit, Leidenschaft und Lebensqualität. Ich arbeitete viel, ja. Aber es fühlte sich leicht an. Ich war erfüllt, nicht erschöpft. Und dann, inmitten dieses neuen Kapitels, geschah etwas Wunderbares. Ich erfuhr, dass ich wieder Vater werden würde. Kapitel 12, unsere zweite Tochter, Freude und Trauer. Im Mai 2016 kam unsere zweite Tochter zur Welt. Wir hatten uns so sehr auf sie gefreut. Nach all den beruflichen Umbrüchen, dem Umzug, dem Neubeginn mit dem Resort, war dieses Kind ein Symbol für neues Leben, für Hoffnung, für Zukunft. Laura war inzwischen knapp 3 Jahre alt und wartete gespannt auf ihre kleine Schwester. Sie sprach ständig davon, wie sie ihr alles zeigen würde. Den Garten, den Pool, die Katzen, die Libellen auf dem Seerosenbecken. Die Geburt verlief problemlos. Wir entschieden uns wieder für die kleine Klinik in Kampot, in der wir bereits gute Erfahrungen gemacht hatten. Es war alles einfach, aber menschlich. Die Hebamme war freundlich. Die Atmosphäre ruhig. Als ich das winzige Wesen zum ersten Mal sah, so friedlich, so vollkommen, konnte ich kaum glauben, dass das Leben uns noch einmal solch ein Geschenk machte. Wir nannten sie Alina, ein Name, der für Licht und Zärtlichkeit steht. Und genau das war sie. Vom ersten Tag an strahlte sie etwas Beruhigendes aus. Sie weinte kaum, trank gut, schlief tief. Wenn ich nachts mit ihr auf dem Arm durch das Haus ging, während draußen der Regen auf das Blechdach trommelte, hatte ich das Gefühl, die Zeit stünde still. Auch Laura war hin und weg. Sie half beim Windelholen, sang Lieder, erzählte Geschichten. In einer Mischung aus Deutsch, Khmer und Fantasiewörtern. Manchmal saßen wir alle drei am frühen Abend draußen auf der Terrasse. Die eine auf meinem Schoß, die andere auf der Decke. Grillen zirpten. Ein warmer Wind. Die Sonne sank langsam hinter die Palmen. Es war wie ein kleines Paradies. Aber dieses Paradies war zerbrechlich. 6 Monate nach Alinas Geburt geschah das Unvorstellbare. Eines Morgens wachte sie nicht mehr auf. Ich erinnere mich kaum an diesen Tag, nur an Fetzen. Das ungläubige Starren auf ihr Gesicht. Der Notruf. Der Arzt, der kaum nichts mehr tun konnte. Der Schock. Die Stille. Diese bodenlose Leere, die sich ausbreitete. Als hätte jemand die Welt angehalten und alles Leben ausgeknipst. Es war der plötzliche Kindstod. Ein Wort, das man vorher in Artikeln liest. Das anderen passiert nie einem selbst. Und doch war es unsere Realität. Unsere Tochter war weg. Einfach so. Ohne Vorwarnung. Ohne Krankheit. Ohne Grund. Die folgenden Wochen verschwammen zu einem Nebel aus Schmerz, Tränen, endlosen Fragen. Warum sie? Warum wir? Hätten wir etwas merken können? Etwas anders machen müssen? Es gab keine Antwort. Nur dieses Loch in der Brust, das nicht mehr aufhören wollte zu schmerzen. Meine Partnerin zerbrach an diesem Verlust. Sie zog sich immer weiter zurück. Erst sprach sie kaum, dann begann sie zu trinken. Am Anfang nur abends. Dann auch tagsüber. Ich versuchte alles, Gespräche, Hilfeangebote, Geduld. Doch sie war nicht mehr erreichbar. Nicht für mich. Nicht für Laura. Das Haus, das einst voller Leben war, wurde still. Ich versuchte stark zu sein für meine Tochter, für die Gäste, für das Geschäft. Doch innerlich war ich oft am Ende. Nachts lag ich wach, neben mir die Leere. Die Schreie, die Tränen, die Erinnerung an dieses winzige Gesicht. Sie ließen mich nicht los. Nach vielen Monaten, nach einem verzweifelten Versuch, zu retten, was nicht mehr zu retten war, trafen wir eine Entscheidung. Eine schwere, traurige, aber notwendige Entscheidung. Wir trennten uns. Laura blieb bei mir. Das war uns beiden wichtig. Sie war mein Halt und ich ihrer. Ich wollte ihr Stabilität geben. Einen Rahmen. Einen Alltag. Auch wenn mein Inneres oft alles andere als stabil war. Ich verlor in dieser Zeit viel emotional, aber auch finanziell. Rund 300.000 Dollar verschwanden in den Wirren der Trennung. In Rechtsstreitigkeiten, in Auflösungen. Mein einstiges Sicherheitsnetz wurde dünn. Aber ich verlor nicht meine Würde. Nicht meine Liebe zu meiner Tochter. Und nicht meinen Lebenswillen. Es gab Tage, da wusste ich nicht, wie ich das alles schaffen sollte. Aber ich schaffte es. Weil ich musste. Weil ein kleines Mädchen mich jeden Morgen mit großen Augen ansah und mich brauchte. Und weil irgendwo in mir noch Hoffnung war. Hoffnung, dass aus all diesem Schmerz irgendwann wieder etwas Gutes entstehen würde. Kapitel 13, Diagnose und Wandel. Mein Leben mit Parkinson. Nachdem ich mich gerade erst emotional etwas stabilisiert und den Alltag mit Laura allein gemeistert hatte, sollte das Leben mir eine weitere Herausforderung stellen. Diesmal eine, die meinen Körper betraf. Es begann schleichend. Erst war da nur ein Zittern in der rechten Hand. Gelegentlich ein Taubheitsgefühl in den Fingern, das ich mir mit Überarbeitung erklärte. Doch die Symptome wurden mehr. Meine Bewegungen verlangsamten sich. Einfache Handgriffe fielen mir zunehmend schwerer. Meine rechte Schulter schmerzte regelmäßig. Anfangs schob ich alles auf Stress und das Alter. Doch tief in mir spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Im Jahr 2019, nach vielen Arztbesuchen, kam schließlich die Diagnose. Parkinson. Ich saß in einem kühlen Behandlungszimmer allein, während der Arzt mir die Ergebnisse mit ruhiger Stimme erklärte. Es war ein Moment, in dem die Zeit stillzustehen schien. Obwohl ich wusste, dass Parkinson behandelbar, aber nicht heilbar ist, fühlte es sich an wie ein Urteil. Mein erster Gedanke war, was wird nun aus Laura? Die Monate danach waren schwer. Ich war gezwungen, das Tempo meines Lebens zu reduzieren. Was mir alles andere als leicht fiel. Mein Körper machte mir zunehmend Grenzen bewusst. Grenzen, die ich nie zuvor gekannt hatte. Plötzlich war jeder Schritt, jede Bewegung, jede Entscheidung mit mehr Kraft und Planung verbunden. Schon lange zuvor hatte ich neben meinen anderen Tätigkeiten immer wieder Deutsch unterrichtet. Mal spontan für Freunde. Mal für Gäste oder Bekannte, die aus beruflichen Gründen Deutsch lernen wollten. Es war eine Leidenschaft, die mich nie losgelassen hatte. Doch nun wurde daraus eine echte Perspektive. Mein Resort, das mir über Jahre hinweg Freude und Erfolg gebracht hatte, konnte ich in dieser körperlichen Verfassung nicht mehr führen. Ich traf die Entscheidung, es zu verkaufen. Schweren Herzens, aber im Wissen, dass es Zeit war, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die täglichen Anforderungen, die ständige Präsenz, das Management. All das war nicht mehr zu bewältigen. Ich dachte lange nach. Was konnte ich tun, das sowohl sinnvoll als auch körperlich machbar war? Etwas, das mir Freude bereitete. Und trotzdem mit meiner Gesundheit vereinbar war? Die Antwort lag eigentlich nahe, das Unterrichten. Ich hatte es immer geliebt, anderen meine Sprache beizubringen. Und mein Herz hing daran. Die digitale Welt bot neue Chancen. Ich begann, mich in Online-Plattformen einzuarbeiten. Erstellte ein Profil, nahm erste Schüler an. Zunächst zögerlich, dann mit wachsendem Selbstbewusstsein. Es war eine völlig andere Welt als die des Gastgewerbes. Kein Empfang an der Rezeption. Kein Wäschewechsel. Keine Bauarbeiten oder Gäste mit Sonderwünschen. Sondern Menschen aus aller Welt, die meine Sprache lernen wollten. Ich saß an meinem Schreibtisch in Kampot mit Blick auf die Palmen. Während ich Schüler in Italien, der Ukraine oder Japan unterrichtete. Was mich besonders berührte, war die Nähe, die dennoch entstand. Ich erlebte, wie Schüler Fortschritte machten. Wie sie mir von ihrem Alltag erzählten. Von Prüfungen, Vorstellungsgesprächen oder Familienbesuchen in Deutschland. Ich wurde nicht nur ihr Lehrer, sondern oft auch ihr Zuhörer, Berater und Begleiter. Der Parkinson begleitet mich weiterhin jeden Tag. Aber ich habe gelernt, mit ihm zu leben und das Beste daraus zu machen. Manche Tage sind besser, andere schlechter. Aber ich weiß heute mehr denn je. Man muss nicht aufgeben, wenn das Leben sich ändert. Man muss sich neu erfinden. Mit Mut, Geduld und ein wenig Fantasie. Kapitel 14. Neustart als Online-Lehrer, ein Leben zwischen Bildschirm und Familie. Nachdem ich das Resort verkauft habe, beginnt für mich ein neues Kapitel. Die Zeit als Hotelier und Bauunternehmer ist vorbei. Körperlich zu anstrengend, seelisch auslaugend. Und mit meiner Krankheit nicht mehr vereinbar. Zum Glück habe ich über all die Jahre hinweg nie ganz aufgehört, Deutsch zu unterrichten. Schon während meiner Zeit als Gastwirt, Bauherr und Resortbesitzer bringe ich immer wieder Menschen aus aller Welt die deutsche Sprache näher. Touristen, Freunde, Bekannte. Es ist etwas, das mir leicht fällt, Freude bereitet und mir das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Heute mache ich aus dieser Leidenschaft meinen Beruf. Ich unterrichte auf einer der größten Online-Plattformen der Welt. Der Wechsel in diese neue Arbeitswelt ist zunächst ungewohnt. Statt mit Gästen beim Frühstück zu plaudern oder Baupläne zu besprechen, sitze ich nun mit Headset vor dem Laptop. Ich erkläre Grammatik, trainiere Aussprache und unterstütze Menschen dabei, ihre Träume zu verwirklichen. Sei es die Anerkennung als Arzt in Deutschland, ein Studium, ein neuer Job oder einfach der Wunsch, sich in einem neuen Land verständigen zu können. Meine Schüler kommen aus allen Teilen der Welt. Brasilien, Spanien, Japan, Russland, die Türkei, die USA. Ich begleite Ärztinnen, Pflegekräfte, Ehepartner, Studierende und Auswanderer auf ihrem Weg. Jede Begegnung ist einzigartig. Jede Geschichte berührt mich auf ihre eigene Weise. Diese Arbeit ist nicht nur erfüllend. Sie schenkt mir auch täglich neue Perspektiven und Erfahrungen. Zu Hause in Kampot hat sich mein Alltag stabilisiert. Meine Tochter Laura geht zur Schule, spricht fließend Deutsch, Englisch und Khmer und wächst in einem kulturell vielfältigen Umfeld auf. Sie ist neugierig, sensibel und stark. Und ich bin unendlich stolz auf sie. Unser kleiner Hund Kali bringt jeden Tag Freude in unser Leben. Er ist Lauras bester Freund und mein treuer Begleiter. Besonders an schwierigen Tagen. Unser Leben ist ruhiger geworden, aber nicht weniger bedeutungsvoll. Ich unterrichte, weil ich es liebe. Ich liebe bewusst. Genieße die kleinen Momente. Bin für meine Tochter da. Und finde jeden Tag aufs Neue Sinn in dem, was ich tue. Kapitel 15. Leben mit Laura, Alltag, Schule und kleine Wunder. Laura ist 11 Jahre alt. Sie besucht eine internationale Schule in Kampot. lernt mit Leichtigkeit drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Khmer. Und hat sich zu einem bemerkenswert offenen, selbstbewussten Mädchen entwickelt. In ihr spiegelt sich nicht nur meine Vergangenheit wider, sondern auch meine Hoffnung für die Zukunft. Unsere Tage sind klar strukturiert. Morgens bringe ich Laura zur Schule. Dann beginne ich meinen Unterricht. Ich arbeite von zu Hause aus. Das macht vieles leichter, gerade mit meiner Krankheit. Nachmittags, wenn Laura wieder da ist, essen wir gemeinsam. Wir sprechen über ihren Tag, lachen viel. Manchmal lernen wir zusammen. Manchmal schauen wir uns alte Fotos an oder hören Musik. Es sind diese kleinen, ruhigen Momente, die unseren Alltag prägen. Voller Nähe, Liebe und Vertrautheit. Unsere Möglichkeiten sind durch meine Krankheit zwar begrenzt, aber Laura geht damit erstaunlich reif um. Sie versteht, dass ich nicht alles mit ihr unternehmen kann. Keine langen Spaziergänge. Keine Fahrradtouren. Keine Reisen mehr wie früher. Stattdessen haben wir unsere eigenen Rituale. Wir spielen Brettspiele. Machen kleine kreative Projekte. Oder sie hilft mir beim Vorbereiten meines Unterrichts. Oft sitzt sie einfach neben mir und malt, während ich unterrichte. Ihre bloße Anwesenheit tut mir gut. Kampot ist für sie ein echtes Zuhause geworden. Sie kennt die Menschen in unserer Nachbarschaft, weiß, wo man die besten Mangos bekommt und fühlt sich sicher und geborgen. Sie liebt Tiere, besonders Kali, unseren kleinen Hund, der sie jeden Morgen zur Tür begleitet und am Nachmittag wieder freudig begrüßt. Natürlich gibt es auch schwierige Tage. Manchmal fragt sie mich, warum wir nicht wie andere Familien leben können. Mit Ausflügen, Urlauben, sportlichen Aktivitäten. Dann erkläre ich ihr so gut ich kann, was Parkinson bedeutet und warum unser Leben anders aussieht. Aber ich betone auch, wie stark sie ist und wie besonders unsere Beziehung ist. Sie weiß, dass sie immer auf mich zählen kann. Und ich auf sie. Laura bringt Licht in mein Leben. Durch sie lerne ich, das Wesentliche zu sehen. Die Wärme einer Umarmung, die Kraft eines Lächelns. Die Bedeutung von Liebe und Präsenz. Sie ist mein größter Antrieb. Mein Trost in dunklen Stunden. Mein ganzer Stolz. Unser gemeinsames Leben in Kampot ist ruhig. Manchmal herausfordernd. Aber reich an Bedeutung. Und wenn ich Laura ansehe, wie sie wächst, lernt, lacht und mit klarem Blick in die Zukunft schaut, dann weiß ich, trotz aller Schicksalsschläge habe ich vieles richtig gemacht. Kapitel 16 – Rückblick und Ausblick. Mein Leben in Kambodscha. Wenn ich heute auf mein Leben in Kambodscha zurückblicke, sehe ich ein Mosaik aus Entscheidungen, Zufällen, Erfolgen, Verlusten und Neuanfängen. Was einst mit Neugier und einem Flugticket begann, wurde zu einer Reise, die mich geprägt hat wie keine andere. Ich habe viel aufgebaut, Gästehäuser, Häuser, ein Resort. Aber ich habe auch viel zurückgelassen. Ich habe gelernt, dass Besitz und Erfolg nicht das sind, was einen Menschen ausmacht. Es sind die Beziehungen, die wir führen, die Herausforderungen, die wir annehmen und die Liebe, die wir geben. Ich lebe heute bescheiden, aber erfüllt. Meine Arbeit als Deutschlehrer bringt mir Freude und gibt mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Ich unterrichte nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Es ist meine Art, in Verbindung zu bleiben mit der Welt und mit mir selbst. Kambodscha ist mein Zuhause geworden. Ich liebe die Geräusche der Natur. Das langsame Tempo. Die Herzlichkeit der Menschen. Ich weiß, dass ich hier nicht ewig sein werde. Aber ich weiß auch, dass ich nirgendwo anders lieber wäre. Laura ist mein Mittelpunkt. Sie gibt meinem Leben Richtung, Halt und Tiefe. Wenn ich sehe, wie sie aufwächst mit Neugier, Mut und einem offenen Herzen, dann erfüllt mich das mit tiefem Frieden. Gleichzeitig bleibt eine Angst, die mich nie ganz verlässt. Die Sorge, dass ich vielleicht nicht lange genug leben werde, bis sie mich nicht mehr braucht. Ich kämpfe nicht nur mit Parkinson, sondern auch mit starkem Diabetes. Zwei Krankheiten, die ihre Spuren hinterlassen. Ich versuche, jeden Tag so zu gestalten, dass er zählt. Für sie. Für uns. Vielleicht ist das die wichtigste Lektion, die mir dieses Land, dieses Leben, diese Zeit beigebracht hat. Das Leben ist nicht planbar, aber es ist lebenswert. Jeden Tag aufs Neue. Mit allen Höhen und Tiefen. Ich bin angekommen. Nicht weil alles perfekt ist, sondern weil ich gelernt habe, im Unvollkommenen das Wesentliche zu erkennen. Zum Schluss, Tipps für alle, die ans Auswandern denken. 1. Träume sind wichtig, aber Vorbereitung ist alles. Ein Auslandsleben beginnt nicht mit einem Flugticket, sondern mit ehrlicher Planung. Recherchiere, lerne die Sprache, informiere dich über Gesetze, Visabedingungen und Lebenshaltungskosten. Spontaneität ist gut, aber nicht, wenn es um deine Existenz geht. 2. Romantik und Realität gehören zusammen. Viele Auswanderer träumen vom Leben unter Palmen. Doch das Paradies hat oft auch Mücken, Bürokratie und unerwartete Herausforderungen. Sei bereit, mit Geduld und Pragmatismus auf beides zu reagieren, auf die Magie und die Mühe. 3. Respektiere die Kultur, du bist Gast. Lerne die Menschen kennen, höre zu, urteile nicht vorschnell. Was dir vielleicht fremd oder unlogisch erscheint, hat in einem anderen Kontext oft seine eigene Logik. Bescheidenheit und Offenheit helfen dir, wirklich anzukommen. 4. Finanziere dich realistisch. Ein neues Leben ist kein Urlaub. Du brauchst ein stabiles Einkommen, idealerweise auch Rücklagen für schwierige Zeiten. Viele scheitern nicht am Land, sondern an der Geldfrage. Mach dir nichts vor und plane klug. 5. Pflege deine Gesundheit. Im Ausland krank zu sein, ist eine der härtesten Prüfungen. Achte früh auf Vorsorge, Ernährung, Bewegung. Wenn du Vorerkrankungen hast, kläre die medizinische Versorgung vor Ort, auch mental ist das wichtig. 6. Bau dir ein echtes Netzwerk auf. Freunde, Nachbarn, Gleichgesinnte. Sie werden irgendwann wichtiger sein als jede Sehenswürdigkeit. Vor allem in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie wertvoll eine Gemeinschaft ist. 7. Mach es nicht, um vor etwas wegzulaufen, sondern um woanders anzukommen. Flucht ist nie eine gute Motivation. Wer seinen Problemen aus dem Weg geht, findet sie oft im Gepäck wieder. Geh, weil du wirklich willst, nicht, weil du musst. 8. Und schließlich, genieße es. Das Leben ist kurz. Wenn du den Mut hast, neue Wege zu gehen, dann verdienst du es auch, das Schöne zu sehen, zu spüren, zu feiern. Auch wenn es schwer wird, vergiss nicht, warum du dich auf den Weg gemacht hast. Copyright 2025 Heiko Ehr. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieses Buches, einschließlich Text, Bilder und Layout, dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Autors weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Form genutzt werden. Mein Leben in Kambodscha die Jahre danach. Kapitel 1: Der Tag, der sich nicht entschuldigt. Die Klimaanlage hält die Nacht noch in Schach, als ich die Augen öffne. Kein Wecker. Kein hektisches Klingeln. Nur dieses gedämpfte, gleichmäßige Surren, das zu unserem Haus gehört wie die Schatten der Palmen an den Fenstern. 18 Jahre sind vergangen, seitdem ich hier lebe. Eine Zeit, die mein Leben in ein neues Licht getaucht hat. 3 Kilometer außerhalb von Kampot hat die Welt ihr eigenes, ruhigeres Tempo. Hier wird niemand von einer Straßenbahn geweckt, sondern von Dingen, die nicht um Erlaubnis fragen: Wind, Hähne, ein entfernter Motor auf der roten Erde, die zur Stadt führt. Ich setze mich auf, bleibe einen Moment still und lasse den Blick durch den Raum wandern. Das Haus ist bewusst schlicht, glatte Böden. Weiße Wände. Große Glasflächen, die das Grün hereinholen. Kein Kitsch. Keine Erinnerungsstücke an allen Ecken. Die Erinnerungen wohnen ohnehin im Kopf und der ist hier draußen klarer als irgendwo sonst. In der Küche schaltet sich das Licht nicht scharf, sondern warm ein. Ich öffne die Tür zur Terrasse und die Luft hat diesen Mischton aus Feuchtigkeit und Erde. Einem Hauch von Holzkohle aus einer fernen Küche und dem süßen Atem der Mangobäume. Kali trottet heran, sein Schritt so leise wie seine Erwartungen. Er braucht keine großen Auftritte. Ein Blick, alles gut, und die Sache ist erledigt. Ich hänge die Gießkanne ein, drücke die Nase an ein Blatt Zitronengras noch kühl von der Nacht und prüfe mit dem Daumen die Erde der Töpfe. Ich liebe modernen Strom, Klima, Warmwasser, verlässliches Internet. Aber die Gewissheit, dass alles funktioniert, hängt hier trotzdem an kleinen Handgriffen. Ein Haus ist kein Hotel. Es will nichts für den Gast sein, es will etwas für die, die bleiben. Im Arbeitszimmer liegt Ordnung. Grüne Register für Dialoge. Blaue für Aussprache. Gelbe für Notfälle, Unterrichtsüberraschungen, die man nicht planen kann, aber abfangen muss. Ich lege die Hände auf den Tisch und bleibe kurz einfach nur da. Früher war mein Tag ein Staffellauf aus Telefonaten, Lieferungen, Küchenwärme und Stimmen. Jetzt ist er ein Puzzle aus Stunden, in denen ich mich einem Menschen widme, der am anderen Ende der Welt sitzt und Deutsch lernen will, weil sein Leben das verlangt. Irgendwann habe ich begriffen, dass auch das Gastgebersein ist. Papa, Lauras Stimme hängt noch halb in der Nacht fest. Einscharren. Dann steht sie in der Tür. Haare ein kleines Gewitter. Augen noch ohne Agenda. Ist schon so hell? Die Sonne hat nicht gefragt. Ich klopfe auf den Stuhl neben mir. Komm. Nur kurz. Sie setzt sich, stützt das Kinn in die Handflächen und sieht durch das Glas in den Garten, wo die ersten Insekten geräuschvoll tätig werden. Wir reden morgens nicht, weil man es so macht, sondern wenn es etwas zu reden gibt. Heute gibt es etwas. Wir sollen in der Schule ein Interview machen. Mit jemandem, der im Ausland lebt. Also, du lebst ja hier. Zählt das? Ich lebe nicht im Ausland, sage ich. Ich lebe hier. Sie grinst. Das ist eine gute Antwort für mein Interview. Frag, was du willst. Nicht jetzt. Später. Wenn du fertig überlegt hast, was du wirklich wissen willst. Sie nickt ernst, als hätte ich ihr ein Werkzeug in die Hand gedrückt. Okay. Ich gehe den Tagesplan durch. Er beginnt ungewohnt früh, weil in Madrid die Nacht für eine Ärztin endet, die eine Frühschicht übernommen hat. Danach ein Student aus Hanoi, Stipendium, gute Grammatik, unruhige Aussprache. Später eine Pflegekraft aus Wuppertal, die nie Pflegekraft sagt, sondern Schwester. Manche Worte reisen nicht mit Umzügen. Europa blinkt auf dem Bildschirm. Guten Morgen, sagt Madrid und meint, ich habe kaum geschlafen. Ich höre zu, bevor ich lehre. Bei der Fachsprachprüfung geht es nicht um perfekte Fälle, sondern um Sätze, die ein Gesicht bekommen. Wir üben Aufklärung vor einer Untersuchung. Langsam, sage ich. Nicht, weil die Patientin dumm ist, sondern weil sie aufgeregt ist. Es gibt Wörter, die werden nur gehört, wenn sie Platz haben. Beim dritten Versuch hat der Satz Schultern bekommen. Man könnte sich anlehnen. Die Verbindung steht. Die Stunde fließt. Und als wir uns verabschieden, wirkt der Krankenhausflur hinter ihr weniger klinisch. Danke, sagt sie. Ich nicke. Auch das ist Handwerk, Mut einschleifen, bis er nicht mehr klappert. Zwischen den Stunden hängt der Garten wie ein stiller Vorhang vor der Tür. Ich trete hinaus, gehe den Weg zwischen den Palmen ab und schiebe den Blick über die Reisfelder. Die jetzt aber keine sind Trockenzeit, nur die Geometrie der Schollen ist geblieben. Ein Nachbar hebt kurz die Hand, ich hebe zurück. Wir mögen uns, ohne uns Geschichten aufzuzwingen. Laura sitzt auf der Stufe, die Knie angezogen, Kali den Kopf auf ihren Füßen. Interviewfrage 1, sagt sie. Warum gerade Kambodscha? Ich setze mich neben sie. Weil ich hier zuerst angekommen bin, bevor ich hier bleiben wollte. Das ist keine Antwort. Doch. In Sihanoukville bin ich angekommen, ohne zu wissen, dass das so heißt. Und später, als ich ging, wusste ich, dass ich bleibe. In diesem Land. Nicht an diesem Ort. Sie sieht mich eine Weile an, wie man einen Text betrachtet, den man gleich abschreiben will. Okay. Nächste Frage später. Die zweite Stunde gehört Hanoi. Der Junge auf dem Bildschirm hat diese Mischung aus Charme und Ehrgeiz, die man bei Menschen sieht, die alles richtig machen wollten und gemerkt haben, dass richtig ohne lebendig nicht reicht. Ich lasse ihn von seinem Großvater erzählen, der ihm Vokabeln abgefragt hat, indem er die Gegenstände im Hof zeigte. In der dritten Minute sagt er Heimat, ohne dass es im Lehrplan stand. Danach geht das CH im Dach plötzlich leichter. Sprache ist kein Schrank. Sie ist ein Hof. Der Tag schiebt sich weiter wie ein Boot, das gegen die Strömung nicht ankommt, aber trotzdem fährt. In den Pausen sortiere ich Mappen, schärfe einen Bleistift, lege Karten bereit, auf denen nur drei Sätze stehen. Langsam. Atmen. Wiederholen. Das sind die Notstopps für Momente, in denen jemand im Kopf stolpert und glaubt, gefallen zu sein. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Mein Körper schreibt mir mittlerweile Punkte in die Tagesagenda, die da früher nicht standen. Parkinson ist kein Donner, sondern ein gleichmäßiger Regen. Man wird nass, ohne dass einer ruft, Schirm. Also habe ich einen Rhythmus. Pausen. Wasser. Humor. Und Laura, die leise die Zeit an den richtigen Stellen festhält. Am frühen Abend brennt das Licht im Arbeitszimmer und draußen wird es dunkler, ohne dass die Wärme nachlässt. Die Pflegekraft aus Wuppertal spricht mit Händen, die man auch durch die Kamera sieht. Manchmal verstehen sie uns nicht, sagt sie und meint die Angehörigen. Nicht die Worte. Uns. Wir bauen Sätze, die niemandem beweisen wollen, dass wir klug sind. Ich bleibe kurz hier, sage ich und lasse sie wiederholen. Ich bleibe kurz hier. Der Satz bekommt Gewicht, landet auf dem Tisch zwischen uns. Später hält man ihn, ohne zu merken, dass er da ist. Laura kommt zur Tür, hebt die gelbe Mappe und legt sie kommentarlos neben den Laptop. Ich muss grinsen. Für den Fall der Fälle, der Running Gag unserer Arbeit. Heute brauche ich sie nicht. Aber es hilft zu wissen, dass sie da ist. Wie ein Lichtschalter, den man selten benutzt, der trotzdem immer funktionieren muss. Als die letzte Verbindung endet, sind die Felder schwarz und der Himmel ein Spiegel, in dem sich ein Hundehalsband verfängt, wenn man nicht aufpasst. Wir kochen nichts Besonderes, gerade deshalb gut. Reis. Etwas Omelette. Tomaten mit Minze. Kali bekommt seinen Anteil, den er nie einfordert. Auf der Terrasse reden wir über nichts und alles, ihr Interview. Meine Papaya. Die Ameisenstraße an der Mauer, so zuverlässig wie ein Fahrplan. Dann fragt sie, hast du manchmal Angst? Ja. Ich trinke einen Schluck Wasser. Vor Tagen, die zu eng werden. Vorsätzen, die nicht kommen. Vor Dingen, die ich nicht mehr tragen kann. Aber Angst ist nicht Chef. Wer ist Chef? Wir, ich tippe ihr gegen die Stirn. Du da. Und ich da. Später, als sie im Zimmer verschwindet und die Tür anlehnt, bleibe ich noch draußen sitzen. Die Luft hat diesen Ton, den man nur hört, wenn man aufhört, ihn zu suchen. Ich denke an Sihanoukville. An einen Innenhof mit Bierbanktischen. An Charlie, wie er mit einer Sonnenbrille die Rezeption besetzt hielt, als wäre sie seine Kapitänsbrücke. An gelbes Papier mit rotem Stempel. An die Kreide an der Wand, hier hat einmal jemand geglaubt, dass man mit Herz ein Zuhause schaffen kann. Und er hatte recht. Ich muss lächeln. Zuhause ist kein Ort. Zuhause ist eine Praxis. Als ich das Licht ausmache, nehme ich mir noch drei Sätze mit ins Dunkel. Morgen langsam anfangen. Die Papaya vor den Ameisen retten. Lauras Fragen ernst nehmen. Mehr Plan braucht es nicht, um ein Leben weiterzuführen. Der Rest ist anwesend sein. Kapitel 2: Das Geräusch von Ordnung. Der zweite Morgen beginnt nicht mit Licht, sondern mit einem Ton. Metall auf Stein. Kurz. Hell. Nicht bedrohlich. Ich öffne die Tür, der Nachbar steht am Tor. Ein Messer in der Hand. Blick fragend. Er sagt nichts, ich auch nicht. Und trotzdem ist klar, worum es geht. Ich hole den Schleifstein. Wir stellen uns auf die Terrasse. Wasser läuft dünn über die graue Platte. Die Klinge findet ihren Winkel. 15 Grad. Vielleicht 17. Mehr braucht sie nicht. Schärfen ist Geduld, kein Kraftakt. Laura kommt barfuß dazu. Beobachtet den Rhythmuszug. Atem. Zug. Dann fragt sie mit ernster Stimme. Kann man Worte auch schärfen? Der Nachbar lacht. Er versteht nicht jedes Wort, aber den Humor. Ja, sage ich. Man muss nur wissen, wofür man sie benutzt. Sie nickt, als hätte sie einen kleinen Vertrag mit der Sprache unterschrieben. Bevor der Unterricht beginnt, gehe ich an die Papaya. Mit einer Hand gegen den Stamm, mit der anderen halte ich die Frucht. Schon gelblich geworden. Ein nachgiebiges Gewicht. Ein Versprechen. Ich schneide den Stiel sauber, halte die Schale kurz ans Licht. Laura ruft, Stopp. Foto. Sie macht eines, lacht. Und in diesem Lachen sitzt die ganze Selbstverständlichkeit, mit der sie zwischen Welten lebt. Deutsch in der Küche. Englisch in der Schule. Khmer am Tor. Emojis im Chat. Als ich in ihrem Alter war, kannte ich Landkarten. Sie kennt Achsen. Im Arbeitszimmer wartet eine Überraschung. Eine Nachricht aus Köln. Eine Ukrainerin Ingenieurin. Gespräch heute spontan, Bewerbung morgen. Gelbe Mappe. Ich freue mich kurz über mich selbst, weil die Ordner da sind, wo sie sein sollen. Und dann über sie, weil sie fragt, bevor sie stolpert. Wir beginnen mit dem, was schwer ist. Erzählen Sie von sich. Für viele klingt das nicht nach einer Einladung, sondern nach einem Abgrund. Wir legen Brückenbretter, Herkunft. Motivation. Ein Beispiel. Ich kürze. Streiche. Lasse Pausen entstehen. In der 10. Minute erzählt sie von einem Fahrrad, das sie als Kind gemeinsam mit ihrem Vater reparierte. Und plötzlich hat die Ingenieurin ein Gesicht. Eine Geschichte. Später sagt sie leise, ich habe Angst, nicht genug zu sein. Sie sind kein Inventar, antworte ich. Sie sind ein Mensch. Zwischen zwei Terminen räume ich eine Schublade, auf die es nicht nötig hätte. Es ist eine Art Meditation, Heftklammern zu Heftklammern. Stifte, die schreiben, bleiben. Die anderen gehen. Ordnung ist kein Fetisch. Sie ist eine Krücke, wenn der Tag ins Taumeln gerät. Parkinson nimmt niemandem den Kopf, aber er fordert die Hände heraus. Ich habe gelernt, die Arbeit so zu verteilen, dass sie mich nicht beißt. 25 Minuten Fokus. 5 Minuten gar nichts. Und gar nichts heißt, in den Garten sehen oder Kali die Ohren kraulen. Es ist erstaunlich, wie produktiv man wird, wenn man aufhört, produktiv sein zu wollen. Die nächste Stunde ist Madrid. Diesmal nicht im Pausenraum, sondern im Wohnzimmer einer kleinen Wohnung. Eine Pflanze im Hintergrund. Ein Sofa, das schon Geschichten gehört hat. Ich kann nicht langsam, sagt sie auf Spanisch und lacht. Dann üben wir genau das, sage ich auf Deutsch. Wir sprechen über Nebenwirkungen. Über Erklärungen, die nicht wie Entschuldigungen klingen. Und über das Wort möglicherweise, das so gerne zu schnell gesprochen wird, weil man sich seiner nicht sicher ist. Als wir fertig sind, schreibt sie möglicherweise dreimal in ihr Heft. Ich glaube, das Wort hat jetzt weniger Angst vor ihr. Und sie ein wenig weniger vor ihm. Mittags schneide ich die Papaya auf. Laura steht bereit, ein Teller, eine Gabel, Gesicht im Arbeitsmodus. Die Kerne glitzern wie kleine dunkle Perlen, die sich nicht beeindrucken lassen. Wusstest du, sage ich, dass manche Leute die Kerne trocknen und mahlen? Für was? Mut. Sie lacht. Du erfindest das. Ich zucke mit den Schultern. Vielleicht. Wir essen schweigend, weil es Dinge gibt, die man nicht nebenbei erledigt. Kali sitzt brav, bekommt ein Stück, das ich zu groß schneide, damit er mehr zu tun hat. Draußen zieht Wind über die Felder, warm, aber mit Kante. In der Ferne ruft jemand, es klingt nach Arbeit. Am Nachmittag beginnt Laura mit ihrem Interview. Sie hat Fragen auf Karteikarten geschrieben, jede mit einer kleinen Zeichnung in der Ecke, ein Haus, eine Palme, ein kleiner Globus. Frage 1, wenn du heute nochmal nach Kambodscha kommen würdest, was würdest du als erstes tun? Nichts, sage ich. 2 Tage lang gar nichts. Gucken. Hören. Nicht gleich entscheiden, was gut ist und was schlecht. Das Land sagt dir schon, wie es tickt. Sie notiert, Zeit geben. Frage 2, was war das Schwerste am Anfang? Wissen, wem man vertrauen kann. Es gibt keine Bedienungsanleitungen für Menschen. Aber es gibt Hinweise, wer zu schnell hilft, will manchmal zu schnell etwas zurück. Sie nickt, als wäre das eine Regel, die sie später brauchen wird. Vielleicht braucht sie sie nie. Regeln sind Karten. Das Gelände entscheidet. Frage 3, bist du hier zu Hause? Ja. Warum? Weil ich nicht mehr ständig erklären muss, warum ich geblieben bin. Sie legt die Karteikarte weg und lächelt. Das ist meine Lieblingsantwort. Am Abend ziehe ich mit der blauen Mappe ins Arbeitszimmer, Aussprache. Ein junger Mann aus Marokko kämpft mit PF und SP. Wir lachen über Apfel, zwei Bomben in einem Wort. Und über Sport, das S hat seine eigene Meinung. Als die Stunde vorbei ist, ist sein Mund müde und sein Gesicht stolz. Morgen wieder, fragt er. Morgen wieder. Die Luft draußen ist schwer und macht doch Platz. Ich setze mich auf die Stufe, höre den Garten, der nicht leise, sondern gedämpft ist. Wie ein Theater, das gerade umgebaut wird. Laura kommt mit zwei Gläsern Wasser. Noch eine Frage, sagt sie. Ist dir hier jemals langweilig? Manchmal, sage ich. Aber ich verwechsle das nicht mehr mit Unglücklichsein. Wie unterscheidet man das? Wenn es ruhig ist und du das Gefühl hast, du müsstest dringend etwas tun, das ist Ungeduld, nicht Unglück. Wenn es ruhig ist und du merkst, du atmest besser, das ist Glück, das so tut, als sei es gar keins. Das schreibe ich nicht auf, sagt sie. Das merke ich mir. Bevor wir schlafen gehen, schaue ich noch einmal auf den Stundenplan. Morgen ist dicht. Gut so. Ich klappe den Laptop zu. Lösche die Lichter. Und das Haus wird dunkel, ohne schwarz zu werden. Die Klimaanlage setzt an, als wüsste sie, dass heute kein Sturm kommt. Sondern nur Nacht. Kapitel 3: Regen, der an Türen klopft. Es fängt nicht mit Tropfen an, sondern mit dem Abschalten der Farbe. Der Himmel wird grau. Dann dunkelgrau. Dann ein Ton, den man nur regenbereit nennen kann. Ich höre, wie die ersten schweren Tropfen das Dach testen. Dann lassen sie es drauf ankommen. Das Prasseln ist keine Musik. Es ist Arbeit. Die Dachkante fängt an zu sprechen. Das Fallrohr räuspert sich. Die Pfützen vernetzen sich zu kleinen Staaten. Darf ich, ruft Laura aus der Tür. Sie meint, barfuß raus. 3 Minuten, sage ich und halte die Hand hoch, als hätte ich eine Stoppuhr im Blut. Sie rennt. Schreit. Lacht. Dreht sich. Hält das Gesicht in den Regen, der keine Sekunde kostet und trotzdem das Wertvollste ist, was es gibt. Kali läuft 2 Schritte mit, entscheidet sich dann dagegen. Weiser Hund. Im Arbeitszimmer sorge ich vor. Offline-Material in Reichweite. Hotspot als Plan B. Headset geladen. Ich habe gelernt, mit der Unzuverlässigkeit zu rechnen, ohne sie zum Drama zu machen. Wenn die Verbindung fällt, fällt sie. Dann spreche ich langsamer, schreibe im Chat mit, wiederhole, bis der Satz ankommt. Kein Schüler ist je an einem Stromausfall gescheitert, aber viele am Gefühl, dass jemand ungeduldig wurde. Die erste Leitung hält. Eine Ärztin aus Lissabon, Umweg über Spanien, sitzt im Dienstzimmer. Sie hat die Stirn eines Menschen, der wenig schläft und viel entscheidet. Wir üben schlechte Nachrichten. Kein Thema, das man auf harmlose Weise abschließen kann. Kürzer, sage ich, aber nicht kühler. Sie versucht es. Bricht ab. Versucht es wieder. Am Ende ist da ein Satz, der kein Messer ist, sondern eine Hand. Wir beenden früh. Danke, sagt sie und sieht aus dem Fenster. Ich nicke, obwohl sie das nicht sieht. Als ich die Tür zum Garten öffne, ist der Regen auf halbe Kraft runter. Die Luft ist frisch. Die Erde dunkel. Die Blätter glitzern, als hätte jemand ein Tuch über die Welt gelegt und es dann wieder weggezogen. Ich denke an das Savory. An einen Abend, als der Regen die Gäste in den Hof gedrückt hat, weil alle dachten, drinnen sei es enger. Es war nicht. Drinnen war nur dichter. Charlie saß mitten auf der Theke, als hätte er den Regen bestellt. Ich habe an dem Abend zum ersten Mal verstanden, dass Menschen weniger ein Dach als einander suchen. Die zweite Stunde ist Berlin. Ein Ingenieur, der in Sätzen denkt, die keine Nebenräume haben. Wir bohren Fenster hinein. Ich lasse ihn einen Fehler erzählen, der gut ausging. Und er erzählt zunächst, wie man das nicht macht. Ohne dich. Ohne Gefühl. Nur Daten. Ich stoppe bitte ihn, denselben Moment so zu erzählen, wie er ihn seinem Sohn erzählen würde. Plötzlich ist da Luft. Am Ende sagt er, danke, das nehme ich so. Nehmen Sie es überall hin, sage ich. Laura kommt tropfnass. Wickelt sich in ein Handtuch und setzt sich mir gegenüber auf den Boden. Noch eine Interviewfrage, sagt sie und zupft an der Kante des Tuchs. Würdest du wieder Hotels machen, wenn du könntest? Ich denke kurz. Ich würde wieder Gastgeber sein. Das ist nicht dasselbe. Sie nickt, als wisse sie genau, was ich nicht gesagt habe. Guter Satz. Am späten Nachmittag fällt das Netz tatsächlich. Ich starte Plan B. Plan C. Plan C1/2. Der Schüler in Zürich lacht, als das Bild ruckelt. Wir schaffen das schon, sagt er. Sie in Kambodscha, ich in der Schweiz und das Kabel irgendwo dazwischen hat Bauchweh. Wir nehmen den Druck raus. Verschieben eine Übung. Konzentrieren uns auf das, was geht, hör verstehen ohne Bild. Als die Leitung wieder stabil ist, sind wir beide entspannter als vorher. Der Regen lässt nach, bevor die Nacht kommt. Die Frösche beginnen ihr Konzert, ohne auf Applaus zu warten. Wir essen Nudeln mit Gemüse und Fischsauce. Laura behauptet, ich hätte übertrieben. Ich behaupte, sie übertreibt. Kali sitzt unparteiisch daneben und hofft auf Restgerechtigkeit. Später schauen wir Fotos. Sie viel kleiner. Ich viel müder. Charlie auf der Theke. Ein Krokodilschwanz in einem Teich, den ich tatsächlich mal Teich genannt habe. Wir lachen. Lachen ist ein Archiv, in dem die wichtigen Dinge nicht verstauben. Letzte Frage heute, sagt Laura, als sie die Zahnbürste im Mund hat und die Worte deshalb runder werden. Was willst du, dass ich von hier mitnehme? Dass Ruhe kein Zufall ist, sage ich. Sie ist gebaut. Von dir. Sie nickt. Spuckt. Lacht. Chef bin also ich. Schon lange, sage ich. Bevor ich schlafen gehe, schreibe ich drei Dinge in mein Notizbuch. Langsam sprechen auch zu mir. Morgen gelbe Mappe zuerst. Ameisenstraße links am Tor beobachten. Man muss nicht viel wissen, um klar zu kommen. Man muss nur merken, wenn man es weiß. Kapitel 4: Laura stellt die Welt auf. Der Vormittag gehört ihr. Nicht, weil die Schule ausfällt, sondern weil ihre Lehrerin das Interviewprojekt ernst nimmt und echte Zeit verlangt. Laura baut sich am Esstisch ein kleines Studio. Karten. Stifte. Klebestreifen. Ihr Tablet für Tonaufnahmen. Du musst nicht in die Kamera sehen, sagt sie professionell. Wichtig ist, dass du nicht zu schnell bist. Das sagst du dem Falschen, antworte ich. Frage 1, beginnt sie. Und nimmt die Pose einer Talkmasterin ein, die auch ohne Gäste Publikum hätte. Wie baut man sich ein Zuhause in einem Land, das nicht das Land deiner Kindheit ist? Indem man aufhört, sich zu benehmen, als wäre man auf Besuch. Sie schreibt Aufhören und Besuch auf die Karte, als wäre das ein Rezept. Frage 2, was ist das eine Geräusch, an dem du merkst, dass du hier bist? Die Kühlschrankdichtung, wenn sie am Ende kurz ansaugt. Und die Mopeds, die zu weit weg sind, um einzelne Motoren zu sein. Sie sieht mich an. Das sind zwei. Dann nimm beide. Frage 3. Was war schwerer, Hotels führen oder allein erziehen? Ich lasse mir Zeit. Unterschiedlich schwer. Hotel, viele Menschen, ein System, das man bedienen muss, auch wenn es falsch ist. Vater sein, ein Mensch, ein System, das man baut, während man darin wohnt. Beide Jobs haben Nachtschichten. Sie legt den Stift weg. Okay. Jetzt kommt die Königsfrage. Würdest du etwas ändern, wenn du könntest? Ich würde früher lernen, Nein zu sagen. Und ich würde früher merken, was ich schon richtig mache. Sie nickt langsam. Das ist keine schlechte Antwort. Danke, Frau Chefredakteurin. Nach dem Interview ist sie erschöpft wie nach echter Arbeit. Ich mache uns die mit Minze und Palmzucker, der vom Neffen des Nachbarn. Und wir sitzen schweigend da. Als hätte die Stille jetzt einen Titel. Später im Unterricht schalte ich ins Ruhrgebiet. Ein Mann Ende 50 unfreiwillig früh verrentet lernt Deutsch, damit der Kopf nicht rostet. Wir lesen kurze Texte, aber eigentlich lesen wir ihn. Er hat Witze, die ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Und eine Wärme, die bleibt, wenn der Bildschirm schwarz wird. Ich dachte, ich kann nix mit Sprachen, sagt er am Ende. Sie können was mit Menschen, sage ich. Das hilft. Am Nachmittag holt der Nachbar sein Messer ab. Er fährt die Klinge an den Daumen und nickt, gut. Er bringt Bananen, die kleinen, die mehr Eigenwillen haben. Und bleibt kurz stehen, als wolle er etwas sagen. Findet dann aber kein Wort, das nicht zu groß wäre. Er hebt die Hand, ich heb zurück. Man kann in Kambodscha ganze Gespräche mit der Hand führen. Laura will am Abend kochen. Deutsche Küche, Papa. Okay. Aber du rührst die Zwiebeln. Ich rühre wie ein Profi. Sie schneidet konzentriert die Zunge zwischen den Zähnen. Rührt mit ernster Miene, als hinge das Wetter davon ab. Wir machen Bratkartoffeln. Die Küche riecht nach Zuhause auf einem anderen Kontinent. Und wir lachen über Dinge, die so simpel sind, dass sie genau deshalb heilig sind. Später sitzen wir auf der Terrasse. Und sie liest mir ihren Interviewtext vor. Er ist besser, als ich ihn gemacht hätte. Klar. Freundlich. Ohne weich zu sein. Du musst nur unterschreiben, sagt sie. Ich unterschreibe alles, was du schreibst, sage ich. Das ist gefährlich, sagt sie und grinst. Bevor ich das Licht lösche, schreibe ich. Laura ernst nehmen, auch wenn's witzig ist, in mein Heft. Es ist seltsam, wie viel leichter das Leben wird. Wenn man akzeptiert, dass elfjährige Menschen manchmal die besseren Produzenten sind. Kapitel 5. Das kleine Reich vor der Tür. Die kleine Straße vor unserem Haus ist keine Adresse. Sie ist ein Strom. Morgens trägt sie Schuluniformen und Plastikschuhe. Mittags Gemüse und das Lachen von Menschen, die etwas verkauft oder gekauft haben. Abends Mopeds mit 2, 3, 4 Menschen, die zusammen in die Dämmerung fahren. Ich stehe am Tor. Nicht, um etwas zu erwarten, sondern um die Gegenwart zu begrüßen. Ein Händler bleibt stehen, zeigt auf seine Bananen. Ich zeige auf meine Papayas. Wir lachen. Tauschen, ohne die Sprache lange zu bemühen. Eine alte Frau geht vorbei, sieht Laura, legt die Hand an die Stirn und winkt. Ein Gruß, der beides ist. Ich sehe dich und bleib gesund. Laura winkt zurück, ganz im Ernst. Gesundheit ist hier kein Wellnesswort. Sie ist ein tägliches Projekt. Im Arbeitszimmer wartet eine Stunde, die ich mag. Konversation mit einer Frau aus Bilbao, die in Hamburg in einer Kita arbeitet. Wir reden über Kinder, die in Sprachen baden. Und über Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder nichts Richtiges lernen, wenn sie zu viel spielen. Spielen ist das Richtige, sage ich. Es ist nur schlecht, wenn Erwachsene mitspielen und den Kindern erklären, wie man spielt. Sie lacht und notiert sich den Satz, als wäre er eine Telefonnummer. Mittags klingelt jemand. Es ist der Neffe vom Nachbarn, der Palmzuckerjunge. In der Hand eine Plastiktüte. Darin etwas, das nach einem Ferienkurs für meine Zähne aussieht. Für Tee, sagt er, und für Stark. Ich lade ihn kurz auf die Terrasse ein. Wir reden mit Händen und drei Sprachen, von denen wir zwei halb und eine Viertel können. Und trotzdem kommen wir an. Laura holt zwei kalte Gläser Wasser, setzt sich dazu. Plötzlich ist das hier kein Unterricht, keine Gastfreundschaft, sondern einfach ein Tisch, an dem Menschen sitzen. Am Nachmittag, als die Hitze sich wie ein Tuch über alles legt, mache ich etwas, das ich selten mache. Ich lege mich 15 Minuten hin. Kein Schlaf. Nur Augen zu. Hände auf den Bauch. Zählen. Parkinson ist ein geduldiger Gegner. Wenn man ihn wie einen Mitbewohner behandelt, der seine Ruhezeiten hat. Später laufe ich leichter. Die Hand ist ruhiger. Die Stimme warm. Ordnung wirkt nach, auch wenn man sie nicht sieht. Die letzte Stunde des Tages gehört einem jungen Mann aus Zürich, der seit Jahren Deutsch lernt und sich nie traut zu sprechen, wenn Muttersprachler in der Nähe sind. Die hören jeden Fehler, sagt er. Ja, sage ich, und sie hören auch jeden Mut. Wir machen eine Übung, die nicht im Buch steht. Er ruft ein deutsches Café an, einen Kumpel von mir, der eingeweiht ist, und bestellt einen Tisch. Als er auflegt, sieht er aus, als hätte er den Mont Blanc bestiegen. War das schwierig, frage ich. Nein, sagt er. Das war neu. Abends kommt der Wind vom Fluss her, die Palmen antworten. Laura legt den Kopf auf meinen Arm. Noch eine Frage? Immer. Wenn du morgen nicht mehr unterrichten würdest, wer wärst du dann? Ich denke nach. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch Menschen zuhören und versuchen, ihnen die Angst vor der eigenen Stimme zu nehmen. Also wärst du immer noch du. Ja, sage ich. Das wäre der Plan. Sie nickt zufrieden, klopft mir auf die Schulter, steht auf und ruft Kali. Die beiden verschwinden ins Haus, wo das Licht warm ist und die Nacht geduldig. Ich bleibe noch eine Minute sitzen. Nicht, weil ich muss, sondern weil man manche Tage zu Ende gucken sollte. Dann stehe ich auf, lösche die Außenlampe und nehme das kleine Reich vor der Tür mit hinein. Es passt in eine Handbewegung. Man muss sie nur machen. Kapitel 6, Vormittag im Dreischichtbetrieb. Die Stundenliste hängt mit Magneten am Kühlschrank. Uhrzeiten in Khmer, in Deutsch und in UTC. Daneben kleine Symbole, die Laura für mich gemalt hat. Ein Stethoskop für die Ärztinnen. Ein Zahnrad für Ingenieure. Ein Buch für Studierende. Es ist unser stilles Familienprojekt. Mein Unterricht als Uhrwerk, das in drei Kontinenten gleichzeitig tickt. Um 6:30 sitze ich am Schreibtisch. Kein Lampenlicht, nur das helle Rechteck des Fensters über dem Monitor. Auf der anderen Seite des Bildschirms Biljana aus Skopje, seit 2 Jahren in München. Heute nur sprechen, sagt sie, mein Kopf ist voll. Wir gehen eine Runde Alltag ohne Helden. Supermarkt. Arzttermin. Post. Sie stockt beim Wort Einschreiben. Ich lasse sie die Szene spielen. Warten um Erziehen. An die falsche Theke. Zurück. Ein Lächeln, das alles rettet. Als sie lacht, weiß ich, dass wir angekommen sind. Nicht in Deutschland, sondern in ihrer Gelassenheit. 5 Minuten Pause. Ich stelle Wasser auf den Tisch. Atme durch. Setze mich aufrecht hin. Meine rechte Hand zittert heute leise wie ein übermüdeter Vogel. Ich lege einen weichen Ball daneben. Kein Kampf, nur ein Gegenangebot. Wenn du willst, drück hier. Nächster Call, Marwan in Zürich. Ich höre mich an wie eine Bedienungsanleitung, sagt er. Also bauen wir Umwege in seine Sätze. Ich glaube, ehrlich gesagt, daran denke ich seit Tagen. Er probiert ehrlich gesagt und bleibt dabei hängen. Als hätte er gerade eine Jacke angezogen, die ihm passt. So rede ich mit Freunden, sagt er. Dann rede so, sage ich, auch wenn ein Chef zuhört. Um 10 Uhr, AE aus Bangkok, Flugbegleiterin. Wir wechseln auf Headset. Sie liest, stolpert über Gegenstände. Rettet sich mit einem Blick, den sogar die Kamera mag. Nochmal, sage ich. Zweimal später klingt es wie eine Hand, die sanft auf eine Schulter gelegt wird. Sicherheit ist auch Tonlage. Als der Vormittag zu Ende ist, stehe ich auf. Laufe einmal durch das Haus bis zur Terrasse und zurück. Nur genug, damit der Körper merkt. Wir sind kein Kopf mit Anhängsel, wir sind eine Einheit. Auf dem Weg zurück streiche ich Kali über den Rücken. Er hebt den Kopf. Fragt nichts. Begleitet mich bis zum Schreibtisch und legt sich dorthin. Wo meine Füße gleich landen. Ordnung ist auch ein Gefühl von einem Tier, das nicht mit dir redet, aber immer da ist. Die Mittagspause ist keine Pause, sondern eine Verabredung mit mir selbst. Laura ist in der Schule. Ich gehe in die Berge. Nicht weit, nur bis zum ersten kleinen Tempel. Ein Mönch kehrt den Platz, hebt ein Lächeln für mich auf und kehrt weiter. Es ist ein Ort der absoluten Stille. Ich setze mich hin und warte. Auf nichts. Nur darauf, dass der Wind die Blätter bewegt und die Wolken über den Himmel ziehen. Als ich zurückkomme, ist die Hand ruhiger und der Kopf ist leer. Der Nachmittag hat seine eigene Währung. Langsamkeit. Ein Gefühl, das man in Deutschland in der Hektik des Alltags verloren hatte. Er dehnt sich aus. Füllt die Lücken, die der geschäftige Vormittag hinterlassen hat. Und lädt dazu ein, innezuhalten. Ein neuer Student aus Hamburg, Mitte 40, sitzt mir gegenüber. Am Tisch im Garten. Sein Gesicht trägt noch die Spuren der IT-Branche. Eine leicht angespannte Stirn. Ein Blick, der es gewohnt ist, auf Bildschirme zu starren. Er will von der Welt der Programmiercodes und Algorithmen in die Welt des Tourismus wechseln. Eine Welt, in der die Sätze nicht nach Effizienz riechen, sondern nach Sonne und Meer. Wir reden über Sprache, die hier anders funktioniert. Über Sätze wie: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Die keine einfache Frage sind, sondern ein Versprechen, sich um jemanden zu kümmern. Es ist ein Angebot, nicht nur Informationen zu geben, sondern ein Stück dieser neuen, ruhigeren Welt zu teilen. Und wir reden über Sätze wie: Danke für Ihre Hilfe. Die hier nicht bloß eine höfliche Floskel sind, sondern ehrlich. Eine echte Anerkennung der Zeit und des Aufwands, den jemand investiert hat. Er erzählt von seinem Leben in Deutschland. Wie alles schnell gehen muss. Wie die E-Mails keine Geduld mehr haben. Und wie jeder Satz auf Effizienz getrimmt ist. Ich antworte: Hier gehen E-Mails langsam, aber die Menschen reden schneller. Es ist ein Paradoxon, das man erst verstehen muss. Man muss beides lernen. Er lacht ein trockenes, leises Lachen, das die Anspannung von Jahren abwirft. Ich glaube, das ist leichter als gedacht. Ich sehe, dass er es wirklich hofft, dass er daran glauben will, dass dieser Wechsel gelingt, als die Sonne tiefer steht und längere, goldene Schatten auf den Boden wirft. Kommt Laura von der Schule. Ihre Schritte sind leise, als würde sie die Stille des Nachmittags nicht stören wollen. Sie hat eine kleine Plastiktüte dabei. Darin ein Glas mit einem winzigen, weißen Fisch. Ihre Hände halten es fest, als wäre es das Kostbarste der Welt. Der hatte es in der Schule schwer, sagt sie leise, fast ein Flüstern. Die anderen haben ihn immer gejagt und geärgert. Ich habe ihn gerettet. Sie stellt das Glas vorsichtig auf den Küchentisch. Der kleine Fisch schwimmt nervös hin und her. Er muss sich erst an die neue Umgebung gewöhnen, sagt sie. Ihre Augen auf das Glas geheftet. Ich antworte, ja. Das muss jeder. Ich sehe nicht nur den Fisch, sondern auch uns beide in diesem Satz. Wir sind alle kleine Fische in einem neuen, großen Aquarium, die lernen müssen, wie man hier schwimmt. Wir kochen Reis, Gemüse, ein bisschen Fisch. Die Gerüche von Knoblauch und Zwiebeln füllen das Haus. Eine Mischung, die nach Heimat riecht. Nach dem Vertrauten im Ungewissen. Wir essen auf der Terrasse. Und die Nacht kommt nicht einfach. Sie legt sich wie eine schwere, warme Decke über alles. Wir reden über den Fisch. Laura hat ihm einen Namen gegeben, Toni. Ich frage sie, warum Toni? Sie überlegt kurz. Schiebt ein Reiskorn mit dem Löffel hin und her. Er ist klein, aber er hat einen großen Namen. Das ist mutig. Ein tiefer Gedanke für ein Kind, denke ich. Ich sage, ein guter Name. Kurze Sätze, aber eine lange Geschichte. Sie grinst. Er hat sie sich verdient. Wir sitzen noch lange da, als die Sterne aufleuchten. Hier so viel heller und klarer als in der Stadt. Wir hören die Geräusche der Nacht. Das Zirpen der Grillen. Das ferne Rauschen des Meeres. Und in diesem Moment spüre ich, dass wir hier angekommen sind. Nicht nur körperlich, sondern auch innerlich. Kapitel 8, der erste Schritt. Am nächsten Morgen weckt uns die Sonne nicht der Wecker. Sie ist hier keine Laune, sondern eine Konstante. Ein verlässlicher Begleiter, der seine Strahlen durch die Jalousien schickt und goldene Streifen auf den Boden malt. Laura ist schon wach. Ich finde sie vor dem kleinen Aquarium, das wir für Toni aufgestellt haben, auf einem Stuhl sitzend. Sie beobachtet ihn. Er schwimmt jetzt zielstrebiger, nicht mehr in ängstlichen Kreisen. Ich frage sie, was sie denkt. Ich glaube, er hat verstanden, dass er jetzt sicher ist, sagt sie, ohne den Blick vom Aquarium abzuwenden. Das ist etwas, das wir uns hier alle wünschen. Sicherheit. Eine Heimat, die nicht nur ein Haus ist, sondern ein Gefühl, das sich im Bauch ausbreitet. Wenn man am Morgen aufwacht und weiß, dass man hier richtig ist. Ich mache mich fertig für den Tag. Ich habe einen Termin, der alles verändern könnte, der die Brücke zwischen dem alten und dem neuen Leben schlagen wird. Ein Treffen mit dem Bürgermeister der kleinen Stadt. Es geht um eine Genehmigung, die Tür zu meinem neuen Leben. Ich ziehe mein bestes, leichtes Hemd an. Ein Hemd, das nicht nach Hamburg riecht, sondern nach dem, was hier möglich ist. Es fühlt sich an, als würde ich eine Rüstung anlegen. Nicht für einen Kampf, sondern für einen Neuanfang. Laura gibt mir einen Kuss auf die Wange. Viel Glück, Papa, sagt sie. Toni hat auch Glück gebraucht. Ihr Glaube an mich ist wie ein Anker in stürmischer See. Er hält mich fest und gibt mir die Kraft, diesen Schritt zu wagen. Der Weg zum Rathaus führt vorbei an kleinen Läden, die ihre Türen öffnen. An Frauen, die auf dem Markt Obst und Gemüse verkaufen. An Kindern, die auf der Straße spielen und lachen. Jeder Schritt auf diesem Weg fühlt sich an wie ein neuer Anfang. Es ist ein einfacher Weg, aber jeder Schritt hat Gewicht. Er ist eine bewusste Entscheidung, hier zu sein. Das alte Rathaus steht da wie ein Fels. Aus alten Steinen gebaut, die Geschichten erzählen. Im Vorraum warten schon andere Menschen. Ihre Gesichter sprechen Bände über Hoffnung und Geduld. Der Bürgermeister ist ein älterer Mann. Mit einem herzlichen Lächeln. Und faltigen Augen, die schon viel gesehen haben. Er hört mir aufmerksam zu, während ich meine Pläne erkläre. Die Idee, Touren anzubieten, die nicht nur Orte, sondern Geschichten zeigen. Er nickt. Stellt Fragen. Nicht die Art von Fragen, die fein sind, sondern die Art von Fragen, die Interesse zeigen, die nach den tieferen Gründen suchen. Er fragt mich, warum ich hierher gekommen bin. Warum ich gerade diese Stadt gewählt habe. Ich überlege kurz und sage, weil ich hier die Langsamkeit gefunden habe, die ich gesucht habe. Und weil ich hier eine Geschichte schreiben will, die nicht schon geschrieben wurde. Er lehnt sich zurück. Schaut mich lange an. Dann reicht er mir die Hand. Seine Haut ist warm und rau. Auf dem Schreibtisch liegt ein Stempel. Das Papier wartet. Er sagt, jede lange Geschichte beginnt mit einem ersten Satz. Kapitel 9, der Schmerz, der nicht weh tut. Ich wache auf und bemerke, dass meine Hand zittert. Ein leises, unmerkliches Beben. Zuerst nur ein Gefühl tief im Muskel. Dann eine sichtbare Bewegung. Es ist nicht das nervöse Zittern, das man vor einem wichtigen Termin spürt, sondern eine innere, unaufhörliche Welle, die von einem Punkt in meinem Inneren ausgeht. Parkinson. Die Diagnose vor einigen Jahren war kein plötzlicher Donner, der mich aus heiterem Himmel traf, sondern eher ein gleichmäßiger, stetiger Regen, dessen erstes Tropfen ich schon lange vor dem eigentlichen Gewitter spürte. Die Krankheit ist ein Teil von mir geworden. Ein Mitbewohner, der sich langsam, aber sicher in meinem Leben einrichtet und seine eigenen Ruhezeiten hat. In den stillen Morgenstunden, wenn alles ruhig ist und ich mich auf mich selbst konzentriere, erkenne ich sie am deutlichsten. Ich atme tief ein. Zähle bis 4. Während die kühle Morgenluft durch meine Nase strömt. Dann atme ich langsam wieder aus. Mit jedem Atemzug versuche ich, die Ruhe zu finden, die ich brauche. Es gibt keine Wut mehr. Keinen verbissenen Kampf gegen das Unvermeidliche. Die Frustration über die verlorene Kontrolle. Die Wut auf das Schicksal ist einer tiefen Akzeptanz gewichen. Ein sanftes Ankommen im Ich. Ein anderes Ich als früher. Ein Ich, das gelernt hat, mit seinen Einschränkungen zu leben. Und trotzdem das Schöne zu sehen. Die Wut hat Platz gemacht. Für eine ruhige Entschlossenheit. Die besagt, das hier ist mein Leben und ich werde es so gut wie möglich leben. Ich beobachte meine Hand, wie das Zittern langsam aufhört. Es fühlt sich an wie ein stiller Moment zwischen zwei Sätzen, in dem die Luft angehalten wird. Meine Augen sind mein Kompass. Sie zeigen mir den Weg. In eine Welt, die ich durch das Zittern meiner Hände nicht mehr so berühren kann. Sie scannen die Umgebung. Erfassen Details, die mir früher entgangen wären. Ich sehe die feinen Linien auf dem alten Holztisch. Die Spuren von Lauras Buntstiften. Kleine Erinnerungen, in das Holz gekratzt. Ich sehe, wie das Sonnenlicht durch die Blätter der Palme fällt. Und ein tanzendes Muster auf dem Boden erzeugt. Die Welt hat eine neue Schärfe bekommen. Weil ich gelernt habe, genauer hinzusehen. Und die kleinen, perfekten Momente wertzuschätzen. Die Worte, die ich schreibe, sind wie Vögel, die ihre Nester bauen. Jeder Satz ein Zweig. Mit Geduld und Sorgfalt platziert. Das Schreiben gibt mir die Kontrolle zurück, die ich in anderen Bereichen meines Lebens verloren habe. Es ist ein stiller Akt des Widerstands. Eine Art, der Krankheit zu zeigen, dass sie meine Gedanken und meine Seele nicht beherrschen kann. Wenn ich schreibe, verstummt das Zittern in meinen Gedanken. Ich sitze am Tisch. Mein Stift gleitet über das Papier. Manchmal muss ich die Hand fest auflegen, um die Zeile gerade zu halten. Aber die Wörter fließen trotzdem. Sie sind mein Vermächtnis. Meine Art, meine Geschichte zu erzählen. Bevor die Krankheit zu laut wird. Laura kommt herein. Stellt mir eine Tasse Kaffee auf den Tisch. Und legt ihre Hand sanft auf meine Schulter. Sie sagt nichts. Aber ich spüre ihre Wärme. Ihre Unterstützung. Ihre Präsenz ist wie ein Anker. In diesem Moment weiß ich, dass ich nicht allein bin. Kapitel 10 – Das stille Echo der Heimat. Ich schalte den Computer ein. Und das bekannte Summen der Festplatte erfüllt den Raum. Es ist das einzige Geräusch, das mich für einen Moment an mein altes Leben in Deutschland erinnert. An Büros. An Termine. An einen Takt, den ich nicht mehr schlage. Im Postfach wartet eine E-Mail von meinem Freund Peter. Sein Name auf dem Bildschirm fühlt sich an wie ein stilles Echo aus einer anderen Welt. Er fragt, wie es mir geht. Die Frage ist einfach. Aber die Antwort ist es nicht. Ich überlege, was ich ihm schreiben soll. Ich könnte von Kambodscha erzählen. Von der drückenden Hitze des Nachmittags, die sich langsam in eine angenehme Wärme verwandelt. Von dem Lärm der Mopeds, der nicht stört, sondern Teil der Geräuschkulisse ist. Von dem intensiven Geruch nach Jasmin, der sich mit den Aromen aus der Küche mischt. Ich könnte ihm von dem kleinen Fisch Toni erzählen, den Laura gerettet hat. Und von unseren Abenden auf der Terrasse, an denen die Nacht wie eine schwere, warme Decke über uns liegt. Aber ich weiß, dass Peter das nicht versteht. Er lebt in einer anderen Welt, in der alles schnell gehen muss, in der die Zeit eine Ware ist, die man zu kaufen oder zu verkaufen versucht. Eine Welt, in der Stille beunruhigt und Langsamkeit als Faulheit gilt. Er würde mich fragen, was ich den ganzen Tag mache. Als wäre ein Tag ohne Hektik ein vergeudeter Tag. Er würde das Fehlen von Ambition und Karriere in meinem neuen Leben nicht nachvollziehen können. Wie sollte ich ihm erklären, dass mein größtes Projekt jetzt ist, zuzuschauen, wie Laura lacht, oder den perfekten Reis zu kochen? Also schreibe ich ihm eine kurze E-Mail. Ich lösche die langen Sätze, die ich in Gedanken formuliert hatte, und tippe stattdessen: Alles gut hier. Kambodscha ist mein Zuhause. Die Worte sind bewusst einfach gehalten. Wie eine Mauer, hinter der ich mich verstecke. Er wird das nicht verstehen. Er wird die Leere zwischen den Zeilen nicht lesen, die die ganze Wahrheit enthält. Aber das ist okay. Ich muss niemandem mehr erklären, warum ich geblieben bin. Ich muss meine Entscheidungen nicht länger rechtfertigen. Die einzige Person, der ich Rechenschaft schuldig bin, bin ich selbst. Und ich weiß, dass dies der richtige Weg war. Ich schicke die E-Mail ab und spüre, wie die Verbindung zu meiner Vergangenheit für einen Moment gekappt ist. Dann klappe ich den Laptop zu. Die Geräusche von draußen kehren zurück. Das Lachen der Kinder. Das ferne Hupen. Das Rascheln der Palmenblätter im Wind. Ich atme tief ein. Das ist meine Welt jetzt. Und die Echos von früher werden immer leiser. Kapitel 11: Das Haus, das atmet. Am Abend, wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich unser Haus. Es wird dunkel. Ohne jemals wirklich schwarz zu werden. Der Tag gibt seine Herrschaft ab. Und in der Dämmerung erwacht eine andere Welt. Die Farben verschwinden langsam. Die Konturen werden weicher. Die Geräusche des Tages weichen einem neuen Konzert aus Grillen, Fröschen und fernen Stimmen. Es sind diese Momente, die mich daran erinnern, dass die Zeit hier anders fließt. Manche Tage sollte man zu Ende gucken. Bis zur letzten Minute. Bis zur letzten Sekunde des Lichts. Wie ein schönes Gemälde, das man erst im Dunkeln wirklich sieht. Wenn die Details verschwimmen und nur noch die Essenz übrig bleibt. Ich sitze auf der Terrasse. Die Luft ist warm und erfüllt von den Gerüchen der tropischen Nacht. Laura liegt mit dem Kopf auf meinem Schoß. Ihre Haare kitzeln leicht auf meiner Haut. Ich fahre sanft mit den Fingern durch ihre weichen Strähnen. Wir reden über nichts und über alles. Über die Sterne, die über uns immer heller aufleuchten. Über die Schatten, die sich im Garten bewegen. Und über Toni, den Fisch, der heute endlich sein Versteck verlassen hat. Dann aus dem Nichts fragt sie mich: Hast du Angst, Papa? Die Frage trifft mich unvorbereitet, obwohl ich sie erwartet habe. Sie hat meine zittrigen Hände gesehen, hat gespürt, dass etwas anders ist. Die Art, wie sie es fragt, ist nicht ängstlich, sondern neugierig. Als würde sie ein Rätsel lösen wollen. Ich überlege kurz, wie ich antworten soll. Ich könnte lügen, sie beschützen wollen. Aber das wäre nicht fair. Also sage ich: Ja, Laura. Manchmal habe ich Angst. Sie richtet sich ein wenig auf, um mir ins Gesicht zu sehen. Warum? Ihre Augen glänzen im schwachen Licht der Nacht. Weil ich nicht weiß, was kommt, sage ich. Weil es Dinge gibt, die ich nicht kontrollieren kann. Es ist das erste Mal, dass ich das so laut ausspreche. Es fühlt sich an, als würde ich einen schweren Rucksack ablegen. Aber, füge ich hinzu, Angst ist nicht der Chef. Sie runzelt die Stirn. Wer ist denn dann Chef? Ich lächle. Ich tippe ihr vorsichtig gegen die Stirn. Du da, sage ich. Dann tippe ich mir an den Kopf. Und ich da. Sie blickt mich verwundert an. Dann beginnt sie zu grinsen. Sie versteht. Es ist eine einfache Wahrheit, die Kinder oft schneller begreifen als Erwachsene. Wir sind der Chef. Über unsere Gedanken. Über unsere Entscheidungen. Wir entscheiden, ob die Angst uns lähmt oder ob wir sie nur als Begleiter akzeptieren. Wir schweigen eine Weile. Nur das Zirpen der Grillen ist zu hören. Der Moment ist perfekt. Gefüllt mit Vertrauen. und der tiefen Verbundenheit, die wir hier gefunden haben. In diesem Haus, das atmet, das lebt und sich mit uns verändert, wissen wir beide, dass wir stärker sind als die Angst. Kapitel 12 – Die Sprache der Bäume. Im Nachbardorf, tief versteckt hinter einem Dickicht aus Palmen und alten Mangobäumen, lebt ein alter Mann. Sein Gesicht ist eine Landkarte aus tiefen Falten. Jede Linie erzählt eine Geschichte. Von Sonne, Regen und der Last der Jahre. Seine Hände, so rau wie die Rinde eines uralten Baumes, bewegen sich mit der Geduld und der Ruhe der Natur selbst. Er ist blind. Seine Augen sind milchig und blicken ins Leere. Doch seine Präsenz ist erfüllt von einer Weisheit, die das Sichtbare übersteigt. Er sieht nicht mit den Augen, die ihm die Welt verwehrt hat, sondern mit seinem Herzen, mit seiner Seele. Er sitzt meist unter einem großen, alten Baum, der wie ein stiller Wächter über das Dorf ragt. Die Kinder kommen zu ihm, bringen ihm Wasser und Früchte, lauschen seinen Erzählungen, die wie das Flüstern des Windes klingen. An diesem Nachmittag habe ich ihn besucht. Ich habe mich zu ihm auf eine Wurzel des Baumes gesetzt. Wir haben lange geschwiegen. Eine Stille, die nicht unangenehm oder leer war, sondern gefüllt mit Leben. Es war ein tiefes Atmen der Erde, das Rauschen der Blätter im Wind, das ferne Lachen der spielenden Kinder. Er sprach über diese Stille, in der alles lebt. Die Bäume, die Steine, die Menschen. Er sagte, die Bäume sprechen in dieser Stille mit uns, wenn wir nur bereit sind, ihnen zuzuhören. Sie erzählen von Geduld, von Stärke und davon, wie man tief verwurzelt bleibt, egal welcher Sturm tobt. Ich habe verstanden, denn auch ich fühle diese Stille. Sie ist mein Lebensgrund, der Anker, der mich hier festhält. In der hektischen Welt von früher war Stille nur die Abwesenheit von Geräuschen, eine Leere. Hier ist sie eine Präsenz, eine Fülle von allem, was ist. Sie ist der Boden, auf dem ich meine Gedanken pflanzen kann. Ich habe ihm von meinem Buch erzählt, von den Worten, die ich schreibe, um meine Geschichte festzuhalten, von den Erinnerungen an mein altes Leben und der Hoffnung auf ein neues. Er hat gelacht. Ein trockenes, heiseres Lachen, das wie das Knacken eines Zweiges klang. Dann sagte er, ein Buch ist wie ein Baum. Es muss wachsen. Und es muss Wurzeln haben. Er legte seine alte, knochige Hand auf den Boden. Ich spürte die Wärme der Erde unter seinen Fingern. Ich habe verstanden, was er meinte. Er sprach nicht von den Wurzeln in einem Garten, sondern von tieferen Wurzeln, von der Verbindung zu einem Ort, zu den Menschen, zu den Geschichten, die hier in der Luft liegen. Mein Buch, das begriff ich, hat seine Wurzeln hier in Kambodscha, in der roten Erde, die sich wie Pulver anfühlt und die Erinnerungen an die Vergangenheit bewahrt. Seine Wurzeln liegen in der allgegenwärtigen Wärme der Sonne, die uns jeden Tag umgibt, und in der Stille der Nacht, die so viel lebendiger ist als jede Nacht in der Stadt. Die Geschichten, die ich schreibe, sind die Äste und Blätter, die sich zum Himmel strecken und nach Licht suchen. Doch ihre Kraft schöpfen sie aus dem Boden, in dem ich stehe. In diesem Moment wusste ich, mein Buch ist nicht nur eine Geschichte über mich, Es ist auch eine Geschichte über dieses Land, das mich aufgenommen und mir einen neuen Lebensgrund gegeben hat. Es ist ein Buch, das atmet. Genau wie das Haus, in dem wir wohnen. Kapitel 13: Der Regen und die Geschichten. Es war einer dieser Nachmittage, an denen sich die Luft so dick anfühlt, dass man sie beinahe greifen kann. Die Hitze des Tages hatte das Land zum Schweigen gebracht. Doch diese Stille war anders als sonst. Nicht die friedliche Stille, die wir so lieben, sondern eine angespannte, wartende. Am Himmel zogen sich dunkle Wolken zusammen. Schwer und tief. Laura saß am Tisch und malte, während ich versuchte, die Zeilen für mein Buch zu ordnen. Doch meine Gedanken waren so unruhig wie der bevorstehende Sturm. Dann begann es. Ein einzelner, dicker Tropfen traf auf das Wellblechdach, gefolgt von einem zweiten, einem dritten und plötzlich ein ohrenbetäubender Schwall. Der Monsunregen war da. Er kam nicht leise, sondern mit der Wucht einer gewaltigen Welle. Die Welt draußen verschwand in einem grauen Schleier aus Wasser. Das Rauschen war so laut, dass wir uns kaum unterhalten konnten. Laura schaute mich mit großen Augen an. Ihre Malstifte lagen vergessen neben ihr. Fasziniert blickte sie auf die rohe Kraft der Natur. Ich holte uns zwei Tassen Tee. Heiß, stark und mit einem Duft, der nach Heimat roch. Wir schwiegen, sahen einfach nur zu, wie der Regen die Welt vor unserem Fenster reinigte. In diesen Momenten verstand ich, wie sehr sich unser Leben verändert hatte. In Deutschland hätte dieser Regen mich frustriert. Er hätte die Pläne für den Abend durchkreuzt. Hier war er anders. Er war ein Ereignis. Ein Teil des Lebens, das einfach geschah. Keine Unterbrechung, sondern ein Kapitel davon. Laura legte ihren Kopf an meine Schulter. Wir saßen einfach nur da, ließen die Zeit verstreichen, bis der Regen so plötzlich aufhörte, wie er begonnen hatte. Als das Licht zurückkehrte, war alles frisch, klar, gereinigt. Und die Welt roch nach nasser Erde und nach Leben. Kapitel 14: Eine neue Melodie. Nach dem Regen war die Luft kühl und klar. Die Mopeds waren wieder auf den Straßen. Und das Leben kehrte zurück. Ich beschloss, mit Laura ins Nachbardorf zu gehen. Wir gingen zu Fuß. Die rote Erde unter unseren Füßen war noch nass und weich. Das Wasser glitzerte in den Pfützen. Die Palmenblätter glänzten im Licht der untergehenden Sonne. Laura rannte voraus, sprang von einer Pfütze zur nächsten und lachte. Im Dorf angekommen, saßen wir in einem kleinen, offenen Restaurant. Die Luft roch nach frittierten Frühlingsrollen und gegrilltem Fisch. Ich bestellte für uns Reis mit Karree. Laura aß mit den Fingern. Und ich beobachtete sie dabei. Sie war hier wirklich angekommen. Sie hatte die Langsamkeit, die ich gesucht hatte, ganz natürlich in sich aufgenommen. Plötzlich begann eine Gruppe älterer Männer, traditionelle Musik zu spielen. Eine Melodie, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Fremd und wunderschön zugleich. Sie erzählte von alten Zeiten, von Liebe und Verlust, von der Schönheit des Landes. Laura schaute auf, hörte zu und begann, ihre Hände im Takt der Musik zu bewegen. Sie tanzte nicht. Sie bewegte sich mit der Musik. Ein Ausdruck purer Freude, purer Verbundenheit. Sie sah mich an und lächelte. In diesem Moment wusste ich, dass ich das Richtige getan hatte. Wir saßen noch lange dort, aßen unser Essen und hörten der Musik zu. Und ich spürte, mein Leben hier war keine Flucht vor etwas. Es war die Annahme von etwas Neuem. Mein Leben hatte eine neue Melodie. Und ich lernte, wie man dazu tanzt. Kapitel 15: Die kleine Straße, die ein Sturm ist. Die kleine Straße vor unserem Haus ist nicht einfach nur eine Adresse. Sie ist ein Sturm. Ihre Richtung ist nicht festgelegt. Doch ihr Fluss ist unaufhaltsam. Morgens trägt sie Schuluniformen und Plastikschuhe. Kleine Kinder auf dem Weg zu den Schulen. Ihre Stimmen sind hell und fröhlich. Ein Konzert des Neubeginns. Manchmal fahren ganze Familien auf einem Moped an uns vorbei. Eng zusammengerückt. Ein Vater am Steuer, ein Kind davor. Und die Mutter mit einem weiteren Kind auf dem Rücksitz. Ein Bild der Einheit und der Geborgenheit, das ich in meiner früheren Welt so nicht kannte. Mittags wird der Strom langsamer, gemächlicher. Er trägt Gemüsestände auf Rädern. Das Lachen von Menschen, die etwas verkauft oder gekauft haben. Der Duft von frischem Gemüse und Gewürzen liegt in der Luft. Hier wird nicht gehetzt, sondern verhandelt, geredet und gelacht. Abends, wenn die Sonne tief steht und das Licht golden wird, ändert sich der Strom erneut. Mopeds fahren vorüber, auf denen zwei, drei, manchmal sogar vier Menschen sitzen, die gemeinsam in die Dämmerung gleiten. Die Geräusche werden weicher. Die Lichter der Mopeds leuchten wie Glühwürmchen in der Dunkelheit. Ich stehe am Tor unseres Hauses. Nicht um auf etwas zu warten, sondern einfach, um die Gegenwart zu begrüßen. Eine alte Frau geht vorbei. Langsame, sichere Schritte. Sie sieht Laura im Garten, legt die Hand an die Stirn und winkt. Ein Gruß, der sagt, ich sehe dich und bleib gesund. Laura winkt zurück. Hier ist Gesundheit kein leeres Wort, sondern ein tägliches Projekt. Kapitel 16: Das Lied der Nacht. Abends kommt der Wind vom Fluss. Kühl und feucht. Die Palmen rauschen sanft. Wie ein Lied, das nur die Nacht kennt. Wir sitzen auf der Terrasse. Das warme Licht fällt auf Lauras Gesicht. Ihr Kopf ruht auf meinem Arm. Ihr Atem ist ruhig. Noch eine Frage, fragt sie leise. Immer, antworte ich. Wenn du morgen nicht mehr unterrichten würdest, wer wärst du dann? Die Frage trifft mich. Ich denke nach. Dann würde ich wohl immer noch Menschen zuhören und ihnen die Angst vor der eigenen Stimme nehmen. Sie nickt. Also wärst du immer noch du. Ja, sage ich, das wäre der Plan. Sie ruft Kali, unseren Hund, und verschwindet im Haus. Ich bleibe noch sitzen, höre der Nacht zu, spüre die kühle Luft, schalte dann das Licht aus und nehme diesen Tag mit hinein. Kapitel 17 Die Weisheit der alten Steine. Im Garten hinter unserem Haus steht eine alte Bank im Schatten eines Mangobaums. Von hier aus sehe ich alles, ohne weit gehen zu müssen. Laura sitzt am Boden. Vor sich eine Reihe gesammelter Steine. Sie sortiert sie nach Größe und Farbe. Dann nimmt sie einen besonderen Stein in die Hand. Rau, mit Kanten und einer tiefen Furche. Er ist nicht kaputt, sagt sie. Er hat nur gelebt. Die Worte treffen mich. Makel sind keine Fehler. Sie sind Spuren des Lebens. Sie legt mir den Stein in die Hand. Er ist schwer und kühl. Ein Spiegel meines eigenen Lebens. Ich sehe die anderen Steine. Jeder erzählt seine eigene Geschichte. Und ich begreife. Man muss nicht perfekt sein, um wertvoll zu sein. Man muss nicht laufen, um die Welt zu erleben. Man muss nur hinsehen. Kapitel 18 Das Gedächtnis des Körpers. Am Nachmittag habe ich meinen Unterricht. Nicht nur eine Aufgabe, sondern ein Anker in meinem Tag. Ich setze mich vor den Computer. Der Bildschirm leuchtet auf ein Fenster in eine andere Welt. Ich ziehe mein Headset auf und warte auf das vertraute Signal, das die Verbindung herstellt. Auf meinem Bildschirm erscheint eine junge Frau aus Vietnam. Sie lernt Deutsch für einen Job in Deutschland. Sie sitzt in einem kleinen, schlichten Zimmer, weit entfernt von mir. Und doch sind wir uns in diesem Moment sehr nah. Ihre Haltung ist respektvoll, fast ein wenig scheu. Ihre Stimme ist leise, beinahe ein Flüstern. Und ihre Sätze sind langsam, vorsichtig geformt. Manchmal muss ich mich anstrengen, um sie zu verstehen. Nicht wegen der Sprache, sondern weil sie ihre Worte so zart in die Welt entlässt. Ich sehe die Unsicherheit in ihren Augen. Die Angst, einen Fehler zu machen. Doch von Woche zu Woche wird sie mutiger. Ihre Stimme gewinnt an Kraft. Die Sätze bekommen Kontur. Die Grammatik, die sie lernt, ist nicht nur eine Abfolge von Regeln. Sie wird Teil von ihr. Es ist, als würde ihr Körper sich an die neuen Klänge erinnern. An die neuen Rhythmen. Selbst wenn wir uns nur über den Bildschirm sehen. Nachdem wir einen komplizierten Satz geübt haben, blickt sie mich mit großen Augen an. Wie lernen Sie das alles so schnell? Ich habe das Gefühl, ich bin so langsam. Ich lächle. Ich lerne es nicht schnell, sage ich. Ich lerne es tief wie ein Baum, der seine Wurzeln in die Erde gräbt. Ich forme mit meinen Händen unsichtbare Wurzeln in der Luft. Sie nickt. Ich sehe, dass sie es versteht. Dass wahres Lernen Zeit braucht. Geduld. Und die Bereitschaft, tief zu graben. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug, das man benutzt. Sie ist eine Praxis, die man lebt. Es geht nicht nur darum, die richtigen Worte zu finden, sondern darum, ein Teil der Sprache zu werden. Sie zu fühlen. Sie zu atmen. Ich sehe in ihren Augen. Sie ist bereit, diesen Weg zu gehen. Die Entfernung zwischen uns spielt keine Rolle. Unsere Verbindung ist echt. Sie ist tief. Und bedeutungsvoll. Kapitel 19 Die Nacht, die nicht schläft. Laura und ich sitzen am Abend draußen. Es ist dunkel, aber nicht finster. Der Mond wirft ein weiches Licht auf die Palmen. Die Grillen singen ihre Lieder. Als würden sie niemals müde. Wir reden über die Sterne. Über die Unendlichkeit des Universums. Über das Leben nach dem Tod. Glaubst du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Fragt Laura. Ich denke nach. Ja, in dem Sinne, dass wir immer in den Herzen der Menschen weiterleben, die wir lieben. In ihren Erinnerungen. In ihrem Lachen. Sie nickt. Sie versteht mich. Und dieser Moment, die Ruhe vor dem Sturm, brennt sich in mich ein. Später, als die Grillen verstummt sind und nur noch der ferne Motor eines Mopeds zu hören ist, liege ich im Bett. Doch der Schlaf kommt nicht. Der Parkinson hat sich angeschlichen. Wie ein ungebetener Gast. Er tanzt jetzt in meinen Gelenken. Es ist kein Zittern mehr, das nur die Hand erfasst. Es sind Schmerzen, die durch den ganzen Körper ziehen. Sie fühlen sich an wie feine Drähte. Gespannt unter meiner Haut. Ich wälze mich hin und her ohne Erfolg. Ich nehme meine Tabletten. Doch sie brauchen Zeit. Und Zeit vergeht in diesen Momenten quälend langsam. Der Schmerz ist kein Donner. Er ist wie ein gleichmäßiger Regen. Aber einer, der nicht nass macht, sondern meine Nerven in Brand setzt. Nach Stunden gebe ich auf. Ich stehe leise auf, um Laura nicht zu wecken. Und gehe ins Büro. Der Bildschirm flimmert in der Dunkelheit. Die Tastatur wird zu meinem Zufluchtsort. Ich kann nicht schlafen. Aber ich kann arbeiten. Ich öffne meine Webseite und lade neue Übungen für meine Schüler hoch. In diesen schlaflosen Nächten entstehen oft die besten Aufgaben, die präzisesten Erklärungen. Die Stille zwingt mich, klar zu denken. Jedes Wort mit Bedacht zu wählen. Ich tippe. Erst einzelne Gedanken. Dann ganze Dialoge. Später nehme ich ein Video für meinen YouTube-Kanal auf. Ich erkläre Grammatik. Flüsternd. Damit Laura weiterschlafen kann. Vielleicht macht gerade das die Worte intensiver. Die Arbeit wird zur Therapie. Sie lenkt mich ab. Gibt mir Sinn. Wenn mein Körper mir das Gegenteil einflüstern will. Auf meinem Schreibtisch steht ein Foto von Laura. Ich sehe ihr Lächeln. Und weiß, warum ich nicht aufgebe. Die Schmerzen halten mich wach. Aber sie zwingen mich auch, kreativ zu sein. Als ich fertig bin, ist es fast morgen. Ich klappe den Laptop zu und gehe zurück ins Bett. Der Schmerz ist noch da, aber leiser. Kapitel 20: Der Morgen, der nicht wehtut. Ich wache auf. Und meine Hände sind ruhiger. Der Parkinson ist da. Aber still. Wie ein ungebetener Gast, der sich nach einer langen Nacht im Sessel zurücklehnt. Die Schmerzen sind nicht verschwunden. Doch sie haben ihre Lautstärke heruntergeregelt. Aus einem Schrei ist ein Flüstern geworden. Dieser Morgen ist kein Zufall. Er ist ein Geschenk. Er kämpft in der Nacht. Ich stehe auf. Noch steif und müde. Und gehe in die Küche. Die Dämmerung legt zarte Grautöne in den Raum. Die Kaffeemaschine springt an. Der erste Tropfen klingt wie ein Paukenschlag. Der Duft von Kaffee, Zitronengas und feuchter Erde füllt die Luft. Das ist der Geruch von Heimat. Ich gehe nach draußen. Setze mich auf die Terrasse. Die Sonne beginnt, die Palmen zu vergolden. Ich halte die Tasse fest. Spüre die Wärme in meinen Händen. Der erste Schluck schmeckt nach Sieg. Ein alter Mann geht vorbei. Wir winken uns zu. Wir sagen nichts. Aber wir verstehen uns. Auf dem Tisch steht ein kleiner Elefant. Mit einem abgebrochenen Ohr. Er ist nicht kaputt. Er hat nur gelebt. Und ich auch? Kapitel 21: Das Geheimnis der Stille. Die Sonne brennt. Es ist die Zeit des Tages, in der die Schatten zu kleinen, dunklen Flecken werden, und die Welt ihre Farbe verliert, um die Hitze zu überleben. Ich sitze am Fenster. Sehe nach draußen. Die Vögel schweigen. Die Mopeds fahren langsamer. Selbst der Wind hat eine Pause eingelegt. Es ist eine andere Art von Stille als die, die ich aus Deutschland kenne. Dort war Stille oft die Abwesenheit von Lärm. Ein leeres, kühles Vakuum, das man mit Musik oder Gesprächen füllen wollte. Hier ist Stille die Präsenz von Ruhe. Eine fühlbare Kraft, die wie ein Teppich über alles liegt, um die Hitze zu dämpfen. Diese Stille am Tag ist für mich wie ein Spiegel der Stille in meinen schlaflosen Nächten. Auch in der Nacht, wenn ich mit den Schmerzen kämpfe, herrscht eine Art Stille in mir. Sie ist nicht die Stille der Ruhe, sondern die Stille des Kampfes. Eine Stille, in der jedes Zittern, jeder Schmerz, jede unruhige Bewegung einen eigenen, lauten Ton hat, den nur ich hören kann. Früher war die Stille der Nacht für mich eine Bedrohung. Doch mit der Zeit habe ich gelernt, auch in ihr einen Sinn zu finden. Ich wehre mich nicht mehr gegen sie. Ich bewege mich in ihr. Ich arbeite. Ich schreibe. Ich denke. So wie die Natur in Kambodscha ihre Aktivität in der Mittagshitze herunterfährt, um Energie zu sparen, habe ich gelernt, meine Energie in der Nacht zu kanalisieren, um zu überleben. Ich sitze nun am Fenster. Und in dieser äußeren Stille spüre ich eine innere Ruhe. Eine Ruhe, die ich in den dunklen Stunden der Nacht gefunden habe. Die Stille der Nacht hat mich gelehrt, die Stille des Tages zu verstehen und zu schätzen. Sie ist nicht nur die Abwesenheit von Lärm, sondern die Präsenz von Bewusstsein. Das Geheimnis dieser Stille liegt nicht in dem, was fehlt, sondern in dem, was da ist. Der Atem. Die Gedanken. Die Gewissheit, dass das Leben auch in den leisesten Momenten weiterfließt. Kapitel 22 – Das Erbe der Worte. Mein nächster Schüler ist aus Frankfurt. Ende 20. Er lernt Deutsch, weil er mit seiner Familie von Kambodscha nach Deutschland ziehen will. Er ist nervös. Das höre ich schon in den ersten Sätzen. Jedes Wort, das er sagt, ist eine Frage, ob er es richtig macht. Was mache ich, wenn Sie mich nicht verstehen, fragt er. Seine Angst ist spürbar in der Stimme, als würde er nicht nur an der Sprache zweifeln, sondern auch an sich selbst. Ich höre ihm aufmerksam zu und denke an die vielen schlaflosen Nächte, in denen ich mit meinen eigenen Worten gekämpft habe. Wie der Parkinson meine Stimme manchmal leiser macht, meine Hände unruhiger, meine Gedanken langsamer. Auch ich musste lernen, Wege zu finden, um mich verständlich zu machen, wenn die Sprache nicht mehr so flüssig kam, wie ich es gewohnt war. Es war nicht immer einfach. Aber ich habe gelernt, dass Kommunikation nicht nur über Worte und Grammatik funktioniert. Ich lehne mich vor, so dass mein Gesicht den ganzen Bildschirm füllt. Dann reden Sie lauter, sage ich. Aber nicht mit der Stimme, sondern mit den Augen. Zeigen Sie ihnen, dass Sie da sind. Er sieht mich an, verwirrt. Dann lacht er. Das ist ein guter Trick, sagt er. Das ist kein Trick, antworte ich. Das ist das, was wir tun, wenn wir eine Sprache nicht nur reden, sondern leben. Ich erkläre ihm, wie er durch Körpersprache, durch Geduld und durch die Kraft seiner Absicht eine Brücke bauen kann. Wir üben einfache Sätze, aber mit dem Fokus auf Haltung. Auf Lächeln. Auf Nicken. Ich erzähle ihm von meinen eigenen Schwierigkeiten und wie mir meine Schüler helfen, stark zu bleiben. Die Worte, die ich in meinen schlaflosen Nächten für meinen YouTube-Kanal aufnehme, sind jetzt auch seine Worte. Sein Erbe. Am Ende der Stunde bedankt er sich. Aber nicht für die Lektion, sondern für etwas Tieferes. Ich habe heute verstanden, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sagt er. Es geht darum, verstanden zu werden. Ich nicke. Es ist schön zu sehen, wie ein Mensch in einer Stunde nicht nur eine Sprache gelernt hat, sondern auch etwas über sich selbst. Kapitel 23 – Die Melodie der Erinnerung. Heute Abend, als Laura schläft, sitze ich wieder auf der Terrasse. Es ist kühl. Der Wind bringt den Geruch des Flusses mit und in der Ferne singen die Frösche. Die Geräusche und Gerüche hier sind eine Melodie, die ich in mir trage, die Melodie meiner Erinnerung. Sie ist nicht laut, aber immer präsent. In solchen Momenten überlagern sich Vergangenheit und Gegenwart. Ich denke an Laura, wie sie das Interview geführt hat. An die Fragen, die sie stellte. An die Antworten, die ich ihr gab. Und ich denke an sie, Hanukwil. An den Innenhof. An Charlie, der mit einer Sonnenbrille die Rezeption besetzt hielt, als wäre sie seine Kapitänsbrücke. Damals wusste ich noch nicht, was hier auf mich wartete. Ich habe mein Zuhause nicht gesucht, ich habe es gefunden, als ich aufgehört habe, nach dem zu suchen, was ich verloren hatte. Inzwischen weiß ich, dass diese Melodie der Erinnerung keine Klage ist, sondern ein Lied des Ankommens. Mein Zuhause ist kein Ort, es ist eine Praxis. Es ist die Ruhe, die ich mir in meinen schlaflosen Nächten erarbeitet habe. Es sind die Schritte, die mich in die Berge führen. Und die kleinen Momente der Freude, die sich im Alltag verstecken. Es ist die Erkenntnis, dass meine Krankheit mir zwar einen Teil meiner körperlichen Freiheit genommen hat, mir aber eine größere innere Freiheit geschenkt hat. Die Melodie der Erinnerung spielt heute Abend ein Lied der Dankbarkeit. Ich bin dankbar für meine Arbeit, die mir in den schlaflosen Nächten Halt gibt. Für die Kraft, die ich in mir trage, um mit den Schmerzen umzugehen. Und vor allem für Laura. Sie ist die Quelle meiner Kraft, der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe und weitermache. Die kleine Straße vor meinem Haus ist keine Adresse, sondern ein Strom, der mich mit der Welt verbindet. Aber Laura ist die Brücke, die mich mit mir selbst verbindet. Sie hat mich gelehrt, dass man nicht perfekt sein muss, um zu Hause zu sein. Das ist das Wissen, dass ich mich hier entscheiden kann, wer ich bin. Ich muss niemandem mehr folgen. Ich bin hier. Ich lebe hier. Und das ist genug. Kapitel 24 – Die Kunst des Loslassens. Ich stehe auf und lösche die Außenlampe. Es ist ein tägliches Ritual. Ein bewusster Akt, um den Tag abzuschließen. Das Licht geht aus, aber das Haus wird nicht schwarz. Es bleibt hell, weil es von den Erinnerungen bewohnt wird. Von den Geschichten. Von den Menschen, die hier waren. Laura. Kali. Meine Schüler. Der Nachbar. Der blinde Mann. Der Neffe mit dem Tee. Die Frau mit dem Elefanten. In diesen Momenten spüre ich, dass das Leben, das wir hier führen, mehr ist als die Summe seiner Tage. Es ist eine Ansammlung von Seelen, die sich gegenseitig berühren. Doch die wahre Kunst des Loslassens habe ich durch meine Krankheit gelernt. Es ist nicht nur das Licht, das ich lösche, sondern auch die Sorgen. Die Anspannung. Und die Schmerzen, die sich in meinen Gelenken festgesetzt haben. Ich lasse den Tag los. Lasse die Erinnerungen los, die mich festhalten wollen. Und lasse die unruhigen Gedanken los, die mich in der Nacht quälen. Ich gehe ins Haus. Schließe die Tür. Es ist ein Akt der Stille des Loslassens, den ich mir in den langen, schmerzvollen Nächten erarbeitet habe. Der Parkinson hat mir beigebracht, dass Loslassen nicht bedeutet, aufzugeben. Es bedeutet, zu akzeptieren, was ist und trotzdem weiterzumachen. Das Haus wird nicht schwarz, weil es von innen leuchtet. So wie mein Körper, der trotz der Krankheit eine innere Stärke gefunden hat. Diese Stärke kommt nicht von Muskeln oder Knochen, sondern aus dem Vertrauen, das ich in meine Tochter habe. Und in die Bedeutung meiner Arbeit. Ich gehe in mein Zimmer. Schließe die Augen. Ich weiß, dass ich nicht vor den Schmerzen fliehen kann, aber ich kann ändern, wie ich auf sie reagiere. Ich lasse den Tag los. Ich lasse die Nacht kommen. Und ich weiß, morgen beginnt ein neuer Tag. Nicht mit Angst, sondern mit Neugierde. Ich bin bereit für ihn. Kapitel 25 – Ein offenes Fenster zur Zukunft. Ich wache auf und spüre, wie die Sonne durch das Fenster scheint. Die Vögel singen ihre Lieder. Die Mopeds fahren schneller. Der Wind ist wieder da. Ich stehe auf, gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee. Der Geruch von Kaffee, von Zitronengras und von dem feuchten Boden nach einer Nacht, das ist der Geruch von Heimat. Ich gehe nach draußen, setze mich auf die Terrasse, trinke meinen Kaffee, lese ein Buch. Ich denke an mein Buch, das Buch, das ich geschrieben habe, das ich mit dir teile. Es ist keine Ansammlung von Worten, es ist ein Stück meines Lebens, ein Teil meiner Seele. Ich schließe das Buch, klappe es zu. Es ist das Ende des Buches, aber nicht das Ende meiner Geschichte. Es ist der Anfang eines neuen Kapitels. Später am Tag gehe ich zum Fluss. Setze mich auf den Steg. Der Fluss fließt gleichmäßig, unaufhaltsam. Er hat keine Eile, er hat keine Sorgen. Er weiß, wohin er muss. Ich sehe in das Wasser. Die Reflexion meines Gesichts. Ich sehe einen alten Mann mit grauen Haaren, mit Falten. Und ich sehe in seinen Augen die Tiefe der Erinnerungen, die Gelassenheit der Akzeptanz und das Flüstern der Hoffnung. Das ist das Geschenk der Zeit. Sie nimmt uns die Jugend, aber sie gibt uns die Tiefe. Sie nimmt uns die Leichtigkeit, aber sie gibt uns die Ruhe. Die Tage vergehen wie ein Strom, der unaufhaltsam fließt. Ich habe ein Foto von Laura in der Hand. Ein Foto aus den Jahren, als sie noch ein kleines Kind war. Geboren in diesem Land, lachend in die Kamera, ihre Augen voller Neugierde. Sie kennt Deutschland nur aus meinen Erzählungen, aus Büchern. Sie ist hier in Kambodscha zu Hause aufgewachsen, im Schatten der Palmen, im Rhythmus des Flusses. Ich denke an meine eigenen Anfänge in Deutschland, die Hektik, den Stress, die Sorge um die Zukunft. Laura ist das, was ich nie war, hier verwurzelt. Sie ist die Brücke, die meine Vergangenheit mit meiner Gegenwart verbindet. Indem sie mir zeigt, wie das Leben sein kann, wenn man von Anfang an einem Ort zu Hause ist. Sie ist erwachsen geworden hier und das ist mein größtes Glück. Manchmal, wenn ich in den Bergen bin, setze ich mich unter einen alten, großen Baum. Er ist schon hunderte von Jahren alt. Er hat die Kriege erlebt, die Stürme, die Dürren. Aber er ist immer noch da. Seine Wurzeln sind tief in der Erde verankert. Seine Äste ragen in den Himmel. Er ist ein Symbol der Beständigkeit, der Ruhe, der Kraft. Ich denke an mein Buch. Ich denke an die Worte, die ich schreibe, die ich mit dir teile. Sie sind wie die Blätter des Baumes. Sie fallen ab, aber sie kehren immer wieder zurück. In den Herzen der Menschen, die sie lesen. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer, schaue aus dem Fenster. Die Sonne scheint. Die Vögel singen. Die Mopeds fahren vorbei. Es ist ein offenes Fenster, ein Fenster zur Welt, zur Gegenwart, zur Zukunft. Ich denke an die Worte des blinden Mannes. Ein Buch ist wie ein Baum. Und ich denke an die Worte des Neffen vom Nachbarn. Für Tee und für Stark. Und ich denke an die Worte des alten Mannes am Fluss. Er ist nicht kaputt, er hat nur gelebt. All diese Worte sind wie die Blätter des Baumes. Sie sind ein Teil von mir. Ein Teil meines Lebens. Ein Teil meiner Seele. Die Melodie der Erinnerung. Das Geschenk der Zeit. Und die Kunst des Loslassens. All das sind die Geschichten, die ich in meinem Buch erzählt habe. Mein Leben in Kambodscha ist ein Leben der Extreme. Auf der einen Seite ist es ein Land, das ich mir zu einem Zuhause aufgebaut habe, in dem ich Freunde gefunden und meine Tochter großgezogen habe. Auf der anderen Seite ist es ein Land mit Herausforderungen, mit unzuverlässiger Infrastruktur und manchmal einer Mentalität, die für jemanden wie mich, der aus Deutschland kommt, schwer zu verstehen ist. Und doch. Ich bleibe hier, weil das Gute überwiegt. Die Wärme der Menschen. Die Gelassenheit, mit der sie das Leben nehmen. Und die Möglichkeit, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte. Kambodscha hat mich gelehrt, dass Perfektion eine Illusion ist und dass Zufriedenheit oft aus den kleinen Dingen entsteht. Wenn ich an die Zukunft denke, dann sehe ich vor allem Laura. Ich wünsche mir, dass sie die Freiheit hat, ihre Entscheidungen ohne Angst zu treffen. Dass sie sich nicht von äußeren Umständen einschränken lässt, sondern ihren Weg findet. Egal, ob der in Kambodscha, in Deutschland oder ganz woanders liegt. Für mich selbst wünsche ich mir vor allem Ruhe. Keine großen Abenteuer mehr. Keine neuen Baustellen. Sondern Zeit. Zeit, um zu unterrichten. Zeit, um zu schreiben. Zeit, um auf der Terrasse zu sitzen und den Tag kommen zu lassen. Vielleicht werde ich eines Tages wieder öfter nach Deutschland reisen, um meine Mutter zu sehen, solange es noch geht. Vielleicht werde ich auch noch einmal etwas Neues anfangen, nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Freude. Aber egal, was kommt. Ich weiß, dass ich meinen Platz gefunden habe. Und das ist mehr, als ich mir damals, als ich hier ankam, je erhofft hätte. Blick nach vorn. Das Leben als alleinerziehender Vater und Online-Deutschlehrer in Kampot ist eine ständige Gratwanderung. Es ist ein Balanceakt zwischen den Anforderungen meines globalen Klassenzimmers und den Bedürfnissen meiner Tochter Laura. Manchmal fühlt es sich an, als würde ich auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und doch, ich würde es gegen nichts eintauschen. Diese Erfahrung hat meine Definition von Erfolg verändert. In der westlichen Welt bedeutet Erfolg oft Karriereleiter, Besitz, ein klarer Lebensweg. Hier, in Kampot, bedeutet Erfolg für mich, Laura glücklich und weltoffen aufwachsen zu sehen. Eine Arbeit zu haben, die mich fordert und erfüllt. Die Freiheit, mein Leben nach eigenen Regeln zu gestalten, auch wenn das heißt, um 4 Uhr morgens zu beginnen und spät zu enden. Die Herausforderungen sind real. Manchmal streikt das Internet. Manchmal fällt der Strom aus. Manchmal ist Laura krank, während ich unterrichte. Es gibt Momente der Einsamkeit weit weg von Familie und alten Freunden. Doch diese Herausforderungen haben mich widerstandsfähiger gemacht. Kreativer in der Problemlösung. Dankbarer für die kleinen Dinge. Mein Begriff von Heimat hat sich verändert. Heimat ist dort, wo Laura ist. Wo Kali ist. Wo mein Laptop steht und ich meine Schüler unterrichte. Heimat ist in den Geräuschen von Kampot, in den Gerüchen der Garküchen, im Lachen meiner Tochter. Kambodscha ist Teil meiner Identität geworden. Ein Ort, der mich gelehrt hat, das Leben in seiner ganzen Fülle anzunehmen. Wenn ich in die Zukunft blicke, sehe ich keine starren Pläne. Ich sehe die Fortsetzung dieser Reise. Ich will Laura die bestmögliche Bildung geben. Ihr die Freiheit lassen, ihren Weg zu finden. Sie soll ihre Wurzeln in Kampot haben und dann ihre Flügel ausbreiten. Ich will, dass sie die Vielfalt der Welt schätzt und ihre eigene Stimme findet. Die Nachfrage nach qualifiziertem Deutschunterricht ist groß. Ich sehe Potenzial, noch mehr Menschen zu unterstützen, ohne die persönliche Note zu verlieren. Für mich selbst wünsche ich mir, zu lernen und zu wachsen. Die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Kambodscha weiter zu erkunden. Zeit mit Laura und Kali zu genießen. Dieses Leben ist das Richtige für uns. Es ist voller Herausforderungen, aber auch voller Freiheit, Abenteuer und tiefer Verbindungen. Es hat meine Definition von Erfolg neu geformt. Es hat mir gezeigt, dass Glück oft dort liegt, wo man es am wenigsten erwartet. In einem kleinen Haus in Kampot. Mit einem globalen Klassenzimmer, einer wundervollen Tochter und einem treuen Hund. Hier endet unsere Reise. Es wird keine Fortsetzung geben, denn wir sind angekommen. Ich danke meinen Schülern, meinen Freunden und meinen Lesern für ihr Interesse. Und vor allem danke ich Laura, die mich gelehrt hat, die Welt und mich selbst mit neuen Augen zu sehen. Laura. Papa sagt immer, wir sind ein Team. Und das stimmt wirklich. Wir haben schon so viel zusammen erlebt hier in Kampot und auch an anderen Orten. Ich erinnere mich an die langen Fahrten mit dem Motorroller, an die Abende auf der Terrasse, wenn wir zusammen gegessen und geredet haben, und an die Tage, an denen wir einfach nur gelacht haben. Manchmal ist es nicht leicht. Es gibt Tage, an denen Papa viel arbeiten muss oder wir Probleme mit dem Internet haben. Aber trotzdem fühlen wir uns hier zu Hause. Ich mag unser kleines Haus, unseren Hund Kali und dass Papa immer Geschichten erzählt, sogar wenn er müde ist. Er bringt mir nicht nur Deutsch und Englisch bei, sondern auch, wie man stark bleibt, wenn etwas schwer ist. Ich weiß, dass wir noch viele Abenteuer vor uns haben. Vielleicht bleiben wir immer hier, vielleicht zieht es uns irgendwann an einen anderen Ort. Aber egal, wohin wir gehen, ich will, dass wir immer zusammenbleiben. Denn ohne Papa und Kali wäre es nicht dasselbe. Und ich glaube, wir schaffen alles zusammen. Thank you.